der Radiolegenden. Yes, that is the sound created by Radio 1. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Johnny! Na? Ran ans Mikro! Solange die Rudolf-Wessel-Brücke gesperrt ist, ist alles gut, oder? Stimmt, das ist immer so. Noch keine immer Stau. Macht, aber so ist die Welt in Ordnung, oder? Ja. Sag mal, ist bist, gar nicht gesperrt, bist du überhaupt gar nicht politisch interessiert, Johnny? Ich habe gesehen, wie du bei den Nachrichten gepennt hast. Oder das ihr stimmt. Facebook ja, das oder stimmt. Irgendwas. Nee, ich habe mein Handy ständig. Ausgeschaltet. Ja, damit ich mich besser auf die Politik konzentrieren kann. Du brauchst eine halbe Stunde, oder? Doch, ja. Ja, genau. Ich habe so ein modernes Betriebssystem, da muss man irgendwie erst ganz Johnny, tief ich habe ein Echo auf dem Ohr. Ich habe ein Echo auf dem Ohr. Ich bin's nicht. Nee. So, sag mal, merkt man mir was an? Bist ein bisschen, doch, wirkst... Vorsicht, merkt man mir was an? Nee. Gut. Dabei bin ich so aufgeregt. Aber merkt man mir nicht an, oder? Nee. Johnny, schöne Sendung eben gemacht. Habt ihr jetzt die letzten 2 Stunden zugehört? Die letzten 3, 4, 5 Wochen, da warst du irgendwie nicht so in Form. Das war echt so ein bisschen alte Sack-Oper-Radio, was du da gemacht hast. Aber jetzt hat mir gefallen. Man hat direkt den Eindruck, ihr habt es in 2 im Studio. Also, dass du dich da auf der so auf verstellte Stimmung kapriziert hast. Ich hatte so eine Was so vorher immer so Selbstgespräche waren, dass du das jetzt so dialogisiert hast. Clevere Lösung. Ja. Echt? Ja. Hat mich irgendwie total beeindruckt. Hat mich sehr gefreut. Was hat dir am besten gefallen? Wie du dich so mit dir so irgendwie man hat das Gefühl, der Typ ist mit sich, also die Bäden oder der ist mit sich im Reinen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ja, man muss das auch erkennen irgendwann, dass man mehr Person ist als eine. Ja. Aber im Grunde ist es gut, dass du dich auf 2 beschränkt hast. Ansonsten wird es ein bisschen unübersichtlich, wenn du da all die Irren rauslässt, die offensichtlich in dir hausen. Wissen wir ja, wozu das führt, wenn man sich dann selber anruft und so. Johnny? Ja. Ich hab da mal eine Frage. Du bist echt total süß aufgeregt. Woher kommt's? Naja, Mann, weil ich das jetzt hier auch nicht praktisch so nicht mehr gewohnt bin. Das ist doch, macht er noch hier hoch. Und ich muss ganz doll aufpassen, wie viel Zeit habe ich, damit ich auch wieder anfange zu Berlin. Hör auf, wir sind auch nicht. Das kriegen wir schon dahin. Wir dürfen nicht so laut reden. Wieso nicht? Ich glaube einfach, die hören mit. Wer? Na, wir sind auch nicht. Oh, wahrscheinlich, das knacken? Wahrscheinlich hier Kollegen, teilweise missgünstige Kollegen. Und dann eben hier diese ganzen Anfänger da draußen. Die wollen sich Tricks abschauen. Und dann kopieren die das und dann denken die immer, Kuttner und Johnny sind im Radio. Dabei sind die das. Und wir sind das ja nicht. Und die kassieren das Geld. Ich meine, wir haben auch die Arbeit nicht. Insofern auch praktisch. Johnny, ich hatte eine Frage. Frage? Ja, aber die fällt mir gerade nicht ein. Achso, doch, ich wollte anheben. Johnny, womit würdest du jetzt anheben? Wenn wir, ich meine, was haben wir mal? Ey, überall, aber können wir ja sagen, okay, wir haben irgendwie die Probleme der Welt erörtert, aber letztlich und haben gelöst. Wir Bäder und auf die Kacke gehauen wie eine Tüte Mücken, oder? Und jetzt gib du doch mal an. Hahaha, siehst du, nischt, oder? Die ganzen Jahre nischt gewesen, außer Spesen. Aber ich kann anheben. Kick mal hier. Gimmick. Gadget. Ach, so ein Dr. Who-Ding? Kein Dr. Ist es Dr. Who? Elektrische Zigarette. Mm. Ach, so ein Quatsch. Digital Smoking. Verstehst du? Analog ist out. Geh mal rüber. Aber damit darf man nur jetzt... Kann ich mal rinlegen. Super. Das ist doch bestimmt auch schädlich, iCloud oder? Smoking. Nein, das ist Netzrauchen. Verstehst du? Das ist die Zukunft. In der Wolke sozusagen. Ja, in der Wolke. Da kann man jetzt dran ziehen, genau, und das ist aber unschädlich für mich und andere. Ja, du musst aber den Glühknopf drücken. Der muss... Und dann atmest du das ein und dann kommt Wasserdampf raus. Ich muss hier oben... Also ich kann das ja mal beschreiben. Da ist ein kleiner Knopf. Nee, wer Dr. Who kennt, die Fernsehserie, das sieht aus wie dieser komische Dings. Ja, das sieht aus wie ein Defibrillator. Ja. Im Grunde, ich drücke hier rauf? Ja. Du musst auf den Knopf drücken, der leuchtet dann blau, dann musst du ihn drückt lassen und dann langsam einatmen, den Mund füllen. Langsam. Mensch, bist du ein Hektikraucher. Das ist ja fies. Das ist ja nicht fies, gib wieder her. Und dann? Gib her. Aber was ist denn da drin? Na, da ist Propylenglykol drin, was soll da drin sein? Propylenglykol. Oh, das ist total gesund. Das ist ein zugelassener Lebensmittelzusatzstoff. Das ist etwas in Nebelmaschinen. Okay. Du bist der Rock'n'Roller. Trockeneis kannst du dir auch nicht leisten und dann werden immer die Nebelmaschinen angeworfen mit Propylenglykol. Das ist hygroskopisch und zieht das Wasser an und dann entsteht Wasserdampf. Da kann sich jetzt praktisch jeder so fühlen, als ob er auf der Bühne steht. Genau. Super. Jeder ist. Und das ist total unschädlich. Jeder ist his own Nebelmaschine. Aber jetzt sag mal wirklich, ist es schädlich oder unschädlich? Na, ist weniger schädlich als Rauchen. Weil nur verdampft wird, weil ein Lebensmittelzusatzstoff ist und weil diese ganzen Nitrosamine, krebserregende Nitrosamine, die beim Zigarettenverbrennen entstehen, Kohlenmonoxid, Teer, das ist da alles nicht drin. Ist eben nur Propylenglykol. Du bist deine eigene Nebelmaschine. Und Nikotin ist ein bisschen Dampf kommt raus, das heißt, es sieht auch noch ein bisschen so aus, als ob man. Da kommt nicht ein bisschen, da kommt richtig. Zeig mal nochmal. Man muss es ein bisschen entspannter machen. Ich bin gerade nicht entspannt. Eine super Idee. Wenn du hier so kickst, dann bin ich erst. Ist übrigens eine super Idee, dass du fürs Radio extra was mitgebracht hast, was man eigentlich sehen muss. Das dampft ordentlich, oder? Unglaublich. Scheiße, ich habe nämlich noch was mitgebracht, was man eigentlich auch nur sehen muss, womit ich dich auch beeindrucken wollte. Das habe ich zu Hause vergessen. Ich habe übrigens meine ganze Musik zu Hause vergessen. Ja, ist ein Jammerspiel. Ja, aber ich spiele ja nichts aus dem Computer. Glücklicherweise habe ich ja alles mit. Die Musik ist unterwegs zu mir. Johnny, ich wollte doch anheben. Ja, Mama. Du kannst aber auch mal anheben. Nee. Na, mach doch mal. Nee, ich bin gern dabei, wenn du angibst. Johnny, du bist dick geworden. Du würdest Wir sehen uns einen, überhaupt du nicht, würdest glatt einen Dirndl gut ausfüllen können. Let me be your Brüderle. Was wollte ich denn sagen? Ach, ich wollte wieder was sagen. Spiel doch mal eine Musik. Komm mal ein bisschen runter. Nein, ich spiele keine Musik. Zieh mal an deiner elektrischen Zigarette. Nein, ich spiele keine Musik. Ich möchte dir jetzt zuhören. Ich möchte, dass du mich jetzt durch den Reichtum origineller Gedanken faszinierst. Das ist ja viel zu früh dafür. Das ist eigentlich nicht so richtig meine Zeit. Nichts anmerken lassen, Johnny. Ach, stimmt, wir tun stimmt, jetzt mal stimmt, so, stimmt, als ob stimmt, spät stimmt. nachts ist, draußen ist dunkel. Ja, eigentlich hätte ich jetzt um die Zeit wahrscheinlich 22 Uhr, hätte ich vielleicht jetzt so nach der Show ein Bierchen aufgemacht, zum Runterkommen, zum Entspannen. Ich bin hier extra durch die Redaktion hier. Hat mir eine Digitalzigarette auf der Suche nach einem Festangestellten, weil ich davon ausgehe, dass ein Festangestellter hier beim RBB, dass er natürlich einen Schnaps im Schreibtisch haben muss. Nichts zu machen. Wieso nur die Festangestellten? Ne, die Freien können sie das nicht erlauben. Das gibt doch keine Festangestellten mehr im Radio. Doch. Nein. Doch. Nein. Darum sind doch die Gebühren da, dass man die Pensionen zahlen ja, kann. Ja, aber das ist ja doch nicht für das Programm. Nein. Für die Festangestellten, nein, dass die bei Laune hält und dass sie ihren Schnaps im Dings haben Die Gebühren, können. Die gehen ja in die Renten. Na, sag ich doch. Naja, aber die sind ja alle nicht mehr da. Und um das für die Zukunft zu vermeiden, gibt es jetzt auch keine Festangestellten. Aber geh doch mal hier durch die Redaktion, da siehst du doch jede Menge. Quasi frei. Rentenempfänger. Alle ja? Frei. Nee? Ja, die, sind alle, die gucken auch alle so ängstlich. Deswegen. Mensch, in dem Alter sind die hier noch Hospitanten. Unglaublich. Weiße Haare und immer noch Hospitanten. 30 Jahre Praktikum. In der Hoffnung, dass sie mal eine Festanstellung kriegen. Ich wollte weiter annehmen. Die haben mich extra abgeholt von zu Hause. Ich wurde direkt hergefahren. Das habe ich ja abgelehnt. Echt? Hast du das abgelehnt? Warum denn? Ja, weil ich irgendwie sagen wollte, dass ich schon auch noch in der Lage bin, selber mich vorzubewegen. Ja, ich war auch sofort. Also, einerseits hat es mir geschmeichelt, andererseits war ich misstrauisch und dachte, glaubt ihr, ich kann nicht mehr alleine hierher kommen oder was? Aber es war schon super, ein riesen Audi. Als sie dich abgeholt haben, mit so einem Blaulicht oben drauf. Haben sie nicht rausgeholt, aber der hatte das da auf dem Nebensitz quasi. Siehst du? Aber richtig so dickes Fensterglas, Panzerglas. Also das ist jetzt im Radio schwer darzustellen, wie dick. Aber so dick, richtig, also richtig, so richtig fett. Was fandst und du waren cool? Aber, die hab, glaube ich, so missglückte, Sprengfallen am Straßenrand, aber wir sind immer schön vorbei, jetzt zischt quasi. Keine Säureanschläge. So, ich hatte mir noch was zum Annehmen überlegt. Ah, das hat jetzt schon wieder vergessen. Johnny, du bist heute so bescheiden, so kenne ich dich doch gar nicht. Du verwirrst mich. Ich guck gerade zu, wie du dich im Kopf an Kragen quatschst. Mach ich das? Ja. Oh Gott. Ich habe mir überlegt, warum die überhaupt die Sendung hier machen. Wahrscheinlich, hast du eine Erklärung Radio, dafür? Radiolegende, du stehst jetzt warum quasi jetzt auf einer Stufe mit Frank Elstner und Thomas Gottschalk. Ja, und super Hugo Idee, Egon wirklich Night of the Living Dead. Ja. Hallo, hier ist euer alter Jürgen. Wir hatten auch früher viel Spaß miteinander. Ich werde mal wieder eine Sendung machen. Genau. Ja, von wegen. Nee, Claude, das ist eine Disziplinierungsmaßnahme. Wahrscheinlich haben die sich jetzt hier gedacht, wahrscheinlich haben jetzt in den letzten Jahren die Zuschauer hier von Radio 1 immer vom Radio so rumgezappelt und umgeschaltet und so eine Geschichten und jetzt drohen sie mal mit einem Knüppel und sagen, wenn ihr nicht hier schön unser Programm hört und stille sitzt dabei, dann ist jeden Tag Kuttner. Und jetzt sitzen sie alle so da. Und jetzt hört ihr zu und wissen, was auf die zukommt, wenn sie nicht artig sind. Jetzt wissen sie, was auf die zukommt, wenn sie nicht artig sind. Also Kinder, schön den Senderknopf festschweißen am Radio Lautstärke hoch fest und ordentlich sitzen, Hände auf den Tisch. Oder? Ich glaube, das ist das leicht verdienteste Geld, was ich jemals gemacht habe hier. Warte jetzt? Ich sitze jetzt eine halbe Stunde hier, höre dir zu kriegst und dann gehe ich wieder. Kriegst du Geld dafür? Du nicht? Ich habe dir gefragt. Siehst du? Ich bin ein Idiot, oder? Ja. Wie viel kriegst du? Kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen? Nee. Warum? Na, ich, im Grunde genommen, ich lass mal die. Also pass auf, du bist ja abgeholt worden, ne? Ja. Ja, und das lass und meinst ich mir. Du denn, lass ich mir die? Nein, ich zahle. Hast du die alles aus? Ja? Ja. 15 Euro. Aber vielleicht, ob ich mal die letzte Übernachtung bei denen hier in Rechnung stellen könnte? Du bist ja gar nicht mehr so oft in Berlin, ne? Nee. Du bist ja nur noch im Ausland unterwegs. Ich bin ja kultureller Rosinenbomber. Ich fliege immer so über Deutschland und werfe meine Kulturlast unten ab und unten sind sie alle glücklich. Bis in Süden runter, oder? Hungernde Bayern. Ja. Kuttner, erlöse uns kulturell und ich dann ganz generös. Du so. Care-Pakete runter, kulturelle und so. Ja. Ja, nee, von daher. Ich meine, hab zwar zu Hause geschlafen, aber ich habe gedacht, kann die Penner da hier zahlen? Irgendwie die Übernachtung, oder? Und das ist echt, ich meine, das also, ist eine Vier-Zimmer-Wohnung, also im Grunde die Präsidenten-Suite. Ja. Dass ich das denen vielleicht in Rechnung stelle. Mal kicken, ob das überhaupt geht. Wie spät ist denn? 10.16 Uhr. Ach, Johnny, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich sag ja 14 Minuten ja. noch. Also. Mensch, sag mal, wie soll ich denn das jetzt durchhalten? 3 Stunden? Ich rede ja schon wieder so schnell. Da kriegen die alle Tinnitus. Hast du denn Anrufe nachher auch? Ja, was denkst du, was soll ich hier machen? Dass ich das hier totalen Vortrag halte, 3 Stunden lang oder? Sag doch mal kurz, du hast ja früher immer so schöne Musiktipps gehabt irgendwie. Was ist denn jetzt, wenn du jetzt sagst, irgendwie ich kann 3 Stunden Musik aussuchen, wer ist denn da auf jeden Fall bei? Ach so, das war auch wenn schwierig. Wenn du es vergessen hättest. Ja, ich hab's ja vergessen. Ja. Naja, Fanny van Dan ist auf jeden Fall dabei. Immer. Den hört man. Ja. Dann ist natürlich, das ist ja auch ein Muss, Sweta Shetty und Bobby Lahiri mit You Are My Chicken Fry. Kannst du dich daran noch erinnern? Nee, ich meine jetzt neuere Sachen. Für dich muss doch eigentlich so dieser ganze YouTube-Kram ein totales Fest sein, oder? Ja, aber ich habe jetzt ja nicht mehr den Ehrgeiz, so viel zu recherchieren. Okay. Ansonsten war ja das Neuere sowieso nicht. Das machen ja alle anderen. Ich bin ja Altenpfleger, was die Musik betrifft quasi. Und habe dann immer so... Na, das Tollste war immer, da bin ich immer noch total fasziniert von diesen japanischen Singer-Songwritern, die so seltsame Sachen machen. Die dann auch so wirklich in den 70er Jahren so Beatles Revolution, dann haben die Beatles in Japan gespielt, dann haben die auch alle irgendwie Beat gemacht und hat sich das so ganz seltsam entwickelt. Und das Tolle daran ist ja wirklich, dass du einerseits irgendwie quasi so diesen Pop-Sound hast, der irgendwie vertraut ist. Ich habe es ja nichts zum Illustrieren da. Und darunter dann aber doch so eine 2000 Jahre japanische Kultur irgendwie merkst. Das schlägt schon durch. Das ist irgendwie extrem ist so ein bisschen wie bei Gangnam Style, ne? Sag mal, du bist jetzt aber auch voll auf YouTube, wa? Voll nur noch Netzgemüse. Seit letztem Jahr echt nur noch Internet. Bist du jetzt selber Netzgemüse oder ist jetzt nur quasi deine Zeugungsprodukte quasi da? Quasi so der Gärtner. Du bist der Gärtner? Ja. Ach so. Ja. Ansonsten hätte ich nämlich mal genau gefragt, was denn für... Also Netzgemüse ist ja ein Oberbegriff, Gemüse. Da hätte ich jetzt aber mal eigentlich ans Jahr genau gewusst, was du da genau bist. Der Blumenkohl oder... Ja, nee. Karfiol wäre auch super. Netz-Karfiol. Weißt du, was Karfiol ist? Hätten aber noch weniger Leute verstanden, den Titel. Ach, da sagt er nicht nein. Da will er wieder Unwissenheit nicht einstehen, mein lieber Freund Johnny Häusler. Weißt du, was Karfiol ist? Na klar. Warten! Na los. So, dann warten wir jetzt. Johnny Häusler, bitte zur Tafel. Ach komm. Mal das sind, glaube ich, Bohnen auf Österreichisch. Die haben so lustige Namen teilweise für Gemüse. Auf Tomaten, Österreichisch? Ja, auf Österreichisch. Karfiol und Paradeiser, das kann man übersetzen, oder? Tomaten, Paradiesäpfel, Paradeiser. Okay. Das wusste ich nicht. Aber dafür sagen die in Österreich zu Erdbeeren Ananas. Ist ein komisches Land. Wirklich? Ist ein total seltsames Land. Ja, aber nur, also du wolltest nur mal aus meinem unerschöpflichen Fundus. Ist auch schön, dass man was lernt, Wissens. Wenn man hier zuhört. Ja, vergiss nicht mitzuschreiben. Ich oder wenigstens in deiner Notiz-Dings da vom iPhone Rudolf einzu. Nachher kommt ja noch Stefan Schwarz, den hast du ja schon draußen gesehen, oder? Ja, ich habe schon ein bisschen, da freue ich mich auch schon. Ja. Und hier rufen schon welche an. Wollen wir einfach mal in die Runde? Ja, los. Einfach mal kicken, was da los ist? Hör mal rein. So, hör mal kicken. Ah, da ist er weg, schon wieder weg. Jetzt, nee, da der andere, den. Ja, nimm den. Hallo, Anrufer. Die sind vor allem um die Zeit noch nicht betrunken, das macht's natürlich. Oder vielleicht doch. Oder warum nicht, oder ja, noch? Ja, hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist der Jörg, hallo. Hallo, Jörg. Sag mal, du rufst ja an, ohne dass jemand gesagt hat, du sollst mal bitte anrufen? Ja. Findest du das nicht ein bisschen größenwahnsinnig und frech? Du störst uns hier praktisch im Gespräch. Ich war gerade im Zugange mit Johnny. Ja, ich weiß. Ja, ja, nein, aber ist ja ich nicht. Ich nicht, insofern kannst du ruhig anrufen. Aber sag mal, Anstand ist auch eine Tugend, die... Ich sag dir, diese völlig orientierungsloser Jugend sind jetzt orientierungslose Halberwachsene geworden. Jörg, wie alt bist du denn? Ja, ich bin deutlich älter als du. Den nehmen wir mal forsch ran. Was? Das geht doch ja nicht. Na klar. Ich kenne keinen, der älter ist als Icke. Außer Juppi Hestas, aber der ist tot. Ja. Wie alt bist du denn? Kommst halt nicht viel rum. Jörg, wie alt bist du denn? Ich komm nicht viel rum, weil ich rumkomme. Ja. Jörg, wie alt bist du denn? 56. Der ist echt älter. Klar. Wie hast denn das gemacht? Bist du jünger als 56? Johnny, du fliegst gleich raus. Ja, ist nicht so, dass ich jetzt hier auf dich angewiesen bin. Ich kann mir auch einen anderen drin holen hier. Den das Ohr abquatscht. Aber sag mal, aber bist du echt, wie alt bist du? Fragt man eine Dame nicht. Ich hab wirklich gedacht, dass... Schwab ist. Oh, das dürfen wir nicht machen. Keine schwarmfeindlichen Bemerkungen. Nicht, mach hier nicht den Tierse. Das ist doch aber... Ist das 54. 54. Reicht doch wohl, oder? Ja. Aber ich sehe doch aus wie 53. 52. Halb. 52,5, okay. Ja, eigentlich, wie alt bist du denn jetzt inzwischen? Ich bin 48. Echt? Ja. Kick ihn an, so ein Jungschit Gemüse. Naja, warst du schon immer. Ja, aber jetzt sieht man ja, so ein Jungspund. Also. Jörg, warum hast du denn nur angerufen und dich hier in unser wertvolles Gespräch eingemischt? Naja, ich sag mal so, ich wollte eigentlich mal fragen, wie lange du diese Sendung heute machst. Na, bis 1. Bis 1. Na, wie immer, von 10 bis 1. Okay. Nur, dass heute Donnerstag ist statt Dienstag und das Vormittag ist statt Nachmittag. Gut. Ja, das war jetzt die einzige Frage? Ja. Sag mal, dafür gibt's da das Internet. Lass dir das mal von Johnny erklären, wie das funktioniert. Ja. Da kann man dann nachkicken. Mach ich nächstes Mal, wenn Gut. ich anrufe. Jörg, was machst du denn beruflich, dass du hier die Zeit hast, vormittags anzurufen? Öffentlicher Dienst oder was? Das hättest du gerne, wa? Ja, das hätte ich gerne. Dann ist schöne Beschimpfung. Ja, ja. Nee, selbst und ständig arbeiten, weißt du? Ach, ehrlich? Ja. Als was denn? Wie denn? Wenn man dann zwischendurch mal eine kleine Pause macht, dann ist das auch nicht schlimm. So Projekte? Schön immer MacBook Pro auf dem Knie? Nee. Internetcafé, Oberholz, wie heißt das? Oberholz heißt das, wa? Gibt's das noch? Johnny? Ja, gibt's noch. Hört, gibt's noch. Johnny ist schon wieder völlig abwesend. Der denkt irgendwie, die ganze Welt im Schlaf verdient. Ja, naja, was machst du denn da so? Der kann sich nicht mehr konzentrieren bei deiner Sprechstunde. Machst du so Außenwerbung? So Aufkleber für Autos? Nee. Kunden ist geil und so Sachen? Nee, gerade so habe ich auf dem Tisch eine Motorradsitzbank, weißt du, die ich neu hübsch mache. Ja. Ey, eine Motorradsitzbank auf hübscher. Ja, und mein Kollege, der ist gerade dabei, ein Bootsverdeck zu nähen. Das heißt, ihr macht aber nur diese nur so eine Sachen. Ihr habt das euch jetzt nicht auf Motorräder spezialisiert oder so. Nee, das nennt sich so allgemein Sattlerei. Sattlerei, das war das Wort. Könntest du so Leopardenfelle für elektrische Ziaren machen? Natürlich. Die sieht ja ein bisschen zu technisch aus. Natürlich. Oder dass wenn die so ein bisschen verkleidet sieht aus, wenn man so einen Dr. Who-Stab im Mund hat. Ja, ein bisschen komisch. Was ist denn ein Dr. Who-Stab? Mann, bei Dr. Who gibt's irgendwie damit Ruf, der funkt doch eine Krücke. Ja, die raucht ja doch nicht. Nein, ich weiß jetzt nicht den Fachausdruck, weil ich Dr. Who nicht so richtig regelmäßig gucke. Ein Pager. So ein bisschen, das war früher, oder? Das hat einen besonderen... Ah, ist das geil im Studio rauchen. Mm. Da ruft bestimmt gleich jemand an, der uns sagt, wie das Ding von Dr. Who heißt. Gut, ja, wahrscheinlich. Sieht aus wie ein überdimensionaler Schraubenzieher. Und das sieht auch immer aus, als ob du den Schraubenzieher in den Mund steckst. Ist ein bisschen, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Ja. Jörg, du merkst ja, also, du hast jetzt noch 2,5 schwere Stunden vor dir. Ja, ja. Lass die Motorradbank erstmal liegen, konzentriere dich auf die Sendung. Aber ich habe noch eine Frage zu dieser Zigarette. Wen? Ja, ach so, an mich. Ist es denn wirklich so? Warte mal, dann würde ich erstmal, wollen wir den mal verabschieden? Ja, tschüss, Jörg. Ich meine, er ist ein alter Mann, da müssen wir ein bisschen irgendwie Achtung. Ja, komm gut nach Hause, pass auf, draußen ist rutschig. Ja, tschüss. Ja, genau, und wieso, der arbeitet doch alle zwei Treppen auf dem Absatz erstmal auf den Hocker setzen, erstmal durchatmen und dann weiter im vierten Stock. In der Sattlerei? Der hat eine Sattlerei. Und die ist immer ebenerdig, meinst du? Nee, der sitzt immer gut. Ah ja, gut. Okay, ab in den Sattel. Tschüss. Viel Spaß. Ja, danke. Viel Spaß dir. Für mich ist er Arbeit. Oder, Johnny? Aber jetzt zu den Zigaretten nochmal. Ja. Hast du denn deswegen jetzt aufgehört, normale Zigaretten zu rauchen? Ja, praktisch echt, ja. Quasi ja. Ja, wirklich. Und merkst du das? Also fühlst du dich jetzt fitter? Guck mal, total, da Musik schau mich kommt. An. Bin ich nicht wie ein Turnschuh fit? Naja, deswegen, weil man jetzt den Riesenunterschied nicht sieht, deswegen frage ich. Also. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier gleich Schluss machen. Ich kriege totale Alarmhinweise. Aber warte mal, bleib noch, ich muss hier eine schöne Musik noch spielen. Du hast doch noch eine Musik, genau. Was wolltest du mir denn vorspielen? Erzähl mal. Mal kicken, die muss ich jetzt auf die Schnelle finden. Wie lange haben wir denn noch, Peter? Hinter mir steht Peter Auerbach. Das ist das technische Monster hier vom Sender. Der hat so einen Kuhtreiber, damit diszipliniert er mich. Wie lange haben wir jetzt noch? 27 Sekunden? Aber das hält doch nicht ewig, 27 Sekunden. Oder? Naja, dann mach irgendwas, ja. Ach, das schmeißt du jetzt raus. Ach so, hier, super. Jetzt schnell für Johnny. Genau. Track. Im Grunde jetzt ja nur um den Anfang. Track 1. Oh. Mann, ey, jetzt ist mir schon wieder Kopfhörer runtergefallen. Das ist ein Spaß. Okay, dann hören wir uns jetzt mal an. Johnny, für dich. Ich bin davor. Kennt ihr schon den kleinen braunen Johnny? Drüben in der Tanzbar. Super, schon mal gehört. Für Money. So lacht nur der Johnny. Der Refrain ist geil. Kennst du es nicht? Natürlich kein Hexen, sonst hätte es ja nicht gespielt. Du stellst Fragen. Was ist denn das, Ende 50er? 60er, Mitte 60er. So Coverversion. Was ist denn das Original nochmal? Oh yeah. Ist ich auch nicht. Mensch, du musst nicht immer als Idioten darstellen. Denn ich weiß, was er macht. Johnny, was schön mit dir. Ich muss dich jetzt rausschmeißen, jetzt kommen die Nachrichten. Das ist zu Politik, oder? Genau, tschüssi. Viel Spaß. Toll, dass du da warst. Super. Super. Tschüss. Doch mal wieder einen richtig schönen Abend. Mit guter Gesellschaft, toller Musik und mit Mark Knopfler. Shelter me, shelter me. An Evening with Mark Knopfler and Band. Red Bud Tree, shelter me, shelter me. Am 10. Mai in der O2 World. Mehr Infos auf radio1.de. An Evening with Mark Knopfler and Band. Miss you, blues, baby, miss you. Miss you, blues, baby, miss you. Radio 1. Für alle Freunde der gepflegten Abendplanung und natürlich nur für Erwachsene. C&A gibt's jetzt 50% Rabatt auf alle bereits reduzierten Artikel, aber nur bis zum 2. Februar. Wir lieben Sale. Jetzt in allen C&A-Filialen. So muss Technik. Jetzt bei Saturn. Der große Technikbonus auf alle Produkte. Ab 499 Euro einkaufen und einen 50-Euro-Gutschein sichern. Und bei einem Einkaufswert ab 999 Euro gibt's sogar einen 150-Euro-Gutschein. Der große Technikbonus. Jetzt auf saturn.de und in allen Märkten. Nur bis Samstag, 2. Februar. Saturn. So muss Technik. Hey, du gehst jetzt da raus und holst dir das Sub des Tages für nur 2,49 Euro. Ist das klar, Schweinebacke? Subway. Eat fresh. Nur in teilnehmenden Stores. Wissen Sie, was das Problem mit neuen Autos ist? Es dauert immer so lange, bis sie endlich geliefert werden. Furchtbar. Sparen Sie sich das Warten mit Renault Express. Neuwagen sofort zum Mitnehmen. Zum Beispiel den Renault Twingo ab 59 Euro im Monat mit 0% finanzieren. Bis 28. Februar bei allen teilnehmenden Renault-Partnern. Entscheiden Sie sich für Renault-Qualität. Hey, mach dein Sub zum Action-Menü mit Softdrink und Chips. Subway, eat fresh. Erleben Sie Roman Polanskis Meisterwerk. Ich bin zu blieben. Tanz der Vampire. Deutschlands beliebtestes Musical. Nur noch bis Sommer. Und nur in Berlin. Jetzt Tickets sichern unter tanzdervampire.de. Die Energiewende kommt. Aber was heißt das für Sie? Alles, was Sie über Energie und steigende Kosten wissen müssen und wie Sie Geld sparen können, lesen Sie jetzt in Super-Elo. Diese Woche mit dem Extraheft 100 Fragen und Antworten zur Energiewende. Am Donnerstag in Ihrer Super-Elo. Radio 1. Nachrichten. Um 10.30 Uhr mit Alexandra Nestmann. Die Zahl der Arbeitslosen ist zum ersten Mal wieder über die 3-Millionen-Marke gestiegen. Es ist laut Bundesagentur der höchste Stand seit fast 2 Jahren. In Berlin und Brandenburg waren im Januar rund 366.000 Menschen ohne bezahlte Arbeit. Im Bundestag haben die Beratungen über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr begonnen. Er soll bis Ende Februar nächsten Jahres verlängert werden. Eine Mehrheit dafür gilt als sicher. Die Obergrenze für die Truppenstärke soll jedoch gesenkt werden. Die Deutsche Bank hat im letzten Quartal 2012 tiefrote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich stehe ein Nettoverlust von 2,15 Milliarden Euro, teilte das Kreditinstitut mit. Als Ursache gelten der Konzernumbau, der Skandal um manipulierte Zinsen und andere offene Rechtsstreitigkeiten. In Berlin beginnen heute die Tarifverhandlungen für die rund 800.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaften verlangen eine Einkommenserhöhung von 6,5%. Das haben die Bundesländer bereits als zu hoch abgelehnt. Die New York Times ist Ziel eines massiven Hackerangriffs aus China geworden. Dabei seien die Passwörter aller Beschäftigten der Zeitung gestohlen worden, berichtet das Blatt. Die Angreifer hätten sich danach Zugang zu den Computern von 53 Times-Mitarbeitern verschafft. Die Attacke im Herbst fiel mit der Arbeit an einem Bericht über das Vermögen der Familie des chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao zusammen. Soweit die Radio 1 Nachrichten. 10.31 Uhr jetzt weiter mit Judith Maro. Radio 1. Wetter. Bei den aktuellen Temperaturen hat sich nicht viel getan. 5 Grad weiterhin in der Uckermark, bis zu 8 schon in Teilen der Lausitz, in Berlin um die 7 Grad. Aber es geht zumindest noch auf bis zu 10 Grad. Vor allem bis zum Mittag zeigt sich öfter die Sonne. Später wird es dann wieder grau und von Westen setzt leichter Regen ein. Der wird zum Abend dann aber schon wieder abklingen. Dann lockert es auf. Die Nacht wird dementsprechend wechselnd bewölkt und größtenteils trocken bei 5 bis 3 Grad. Und morgen wird es wieder zweigeteilt. Anfangs noch wolkig mit Auflockerungen, später dann wieder dickere Wolken und von der Elbe her dann auch wieder einsetzender Regen bei 6 bis 9 Grad maximal. Verkehr. Gute Nachrichten kommen von der B87 Richtung Torgau. Die Bergungsarbeiten zwischen Luckau Ost und Luckau West sind jetzt abgeschlossen. Dort haben Sie wieder freie Fahrt. Im Stadtverkehr Berlin auf der A113 stadteinwärts ist zwischen Schönefeld Nord und dem Tunnel Rudower Höhe die rechte Spur wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Und auf der B2 wird zwischen Blankenburger Pflasterweg und Ortnitzstraße gebaut. In beiden Richtungen wurde die Fahrbahn deswegen verengt. Es staut sich vor allem stadteinwärts, aber nur noch knapp 10 Minuten Zeitverlust derzeit. In Friedrichshain ist der Markgrafendamm gesperrt aufgrund einer Gefahrenstelle. Das Ganze zwischen Stralauer Allee und Hauptstraße. Noch eine Vollsperrung in Heiligensee auf der Sandhauser Straße. Das Ganze zwischen Sandhauser Brücke und Habichtstraße. Dort ist die Feuerwehr im Einsatz. Und in Mitte wird auf der Hiroshima-Straße demonstriert. Zwischen Tiergartenstraße und Reichpeach-Ufer ist bis 15 Uhr kein Durchkommen. Blitzer gibt es jede Menge. Und zwar zweimal im Dreieck Potsdam. Einmal im Übergang auf den südlichen Berliner Ring und in der Gegenrichtung, also im Übergang auf die A9 Richtung Leipzig. Auf der A24 Richtung Berlin auch zwei Blitzer, kurz hinter Neuruppin Süd und dann nochmal in Höhe Kremmen, sowie auf der L51 in Werben Richtung Cottbus. Zwischen Kletzke und Bad Wilsnack und Adlershof wird auf dem Ernst-Ruska-Ufer in Richtung Adlergestell gelasert und sofort kassiert. Und weitere Infos nehmen wir gerne an von Ihnen. Die Nummer dafür ist die 0331 70 99 888. Danke und eine gute Fahrt. Die Rückkehr der Radiolegenden. Yes, that is the sound created by Radio 1. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, jetzt wollen wir ein bisschen ruhiger treten. Im Grunde kann jetzt gleich lostelefoniert werden. Ich sag mal die Nummer. Würde dann ein bisschen kurz zu Gespräche führen und dann den Kollegen Schwarz, den Universalexperten zum Thema hier reinholen. Thema ist ja, das dürfte sich vielleicht rumgesprochen haben, nichts anmerken lassen. Wenn man hier anrufen will, dann müsste man die 0331 für Potsdam wählen, 70 99 111. 0331 für Potsdam, 70 99 111. Und es ist auch ein halbautomatischer Anruf geschaltet, Anrufbeantworter geschaltet. Wer hier nicht durchkommt oder irgendwas sagen, mit mir nicht reden will, fein, der könnte anrufen auf 0331 70 99 555. Wie mache ich das hier? Drücken wir mal, genau, Spitze. Der halbautomatische Anrufbeantworter ist geschaltet. 0331 für Potsdam 70 99 555. Dieser Anschluss ist vorübergehend erreichbar. So, und gleich geht's los. Come on in. We're again. die gute Sophie Reuss. Welcome to my world. Wir können hier rumtelefonieren zum Thema nichts anmerken lassen. Wer in der Situation ist, dass er sich nichts anmerken lassen wollte. Wer mal in einer Situation war, in der er sich nichts anmerken lassen wollte. Wer einen Beruf hat, in dem man sich nichts anmerken lassen darf, der wäre hier richtig. 0331 70 99 111. So, wen haben wir denn da? Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Heinz. Hallo Heinz, Heinz! Ich grüß dich. Der Heinz! Tag, Junge. Mensch, der Standesbeamte! Heinz! Was macht das Leben? Bist du immer noch Standesbeamter? Ja, bin ich. Ja? Ja, ja. Hat sich nicht geändert. Meine Kollegin lacht sich ja gerade kaputt. Ich weiß ja nicht, warum. Kollegin? Ich habe gehofft, ihr sei die Liebste. Nee. Ah, das ist das Schlimmste. Als Standesbeamter kriegt man nichts ab, war von den schönen Frauen. Warte mal, ich verstehe gerade gar nicht. Als Standesbeamter kriegt man doch nichts ab von den Frauen, oder? Nee, das stimmt. Die sind immer schon vergeben. Ja? Ja, das ist blöde, wa? Man sieht die tollsten Frauen und sind schon alle weg. Das ist richtig, ja. Ah, schrecklich. Aber hast du denn privat schon mal zum Standesamt geschafft? Ja. Ja? Habe ich. Wie oft denn? Einmal. Ach, einmal. Na, einmal ist kein Mal. Wirklich. Nee, das reicht aber auch. Sag mal, aber Standesbeamter ist ja auch so ein prädestinierter Beruf dafür, sich hin und wieder mal nichts anmerken zu lassen, oder? Ja, korrekt. Wenn so schwer angetrunkene Paare reinstürzen, die 16 Jahre alt sind und so tun, als ob sie 22 wären. Ja, das müsste keiner ablehnen. Ja, natürlich. Ja. Ja, aber wann waren mal so die heftigste, lass es mir nicht anmerken, dass hier etwas schiefläuft, Situation bei dir? Na, das war eigentlich die Situation, als die Braut anfing, mit dem Bräutigam und dem anwesenden Trauzeugen rumzuknutschen. Gleichzeitig? Ja. Aber hat er nur einen Mund? Ja, also immer so Ping-Pong-mäßig? Ja. Ach, nicht schlecht. Die geometrischen Möglichkeiten sind da schon gegeben. Also da war durchaus Spiel. Und die meinten das auch ernst. Ja, also, waren auch zwei kleine Männermünder, ein großer Frauenmund, oder was nee, meinst du? Nee, das waren schon, ja, so ungefähr. Ja. Die wirkten auch sehr geklont, muss ich sagen. Also der Mann und der Trauzeuge. Die waren beide so eine Bodybuilder-Typen. Und ja? Ziemlich, ja, und nach dem Jawort meinte dann die Frau... Stefan Schwarz hört übrigens mit Missfallen zu, weil er selber... Ja, entschuldige. Ja. Jetzt bin ich ja ins Wort gefallen. Das hört sich eigentlich nicht. Entschuldige, aber du wolltest gerade reden? Ich wollte nur darauf hinweisen, dass... Dann haben die drei da angefangen, halt wild rumzuknutschen. Ach, aber wie reagiert man denn da als Standesbeamter? Gelassen. ja, eine wirklich weise Antwort. Gelassen. Man versuchte zumindest. Ja. Na, aber gelassen kannst du ja sein, oder? Ja, ich bin ja immer so ungelassen irgendwie. Ja, ich hoffe eigentlich. Weißt du, ich fange sofort an zu hyperventilieren. Ja, aber fühlt man sich da nicht in seiner Berufsehre gekränkt, wenn man sagt, eben sagt man noch, bis das der Tod euch scheidet und schon knutscht die Braut einen anderen? Wo man sagt, ja, geht nur mal raus, der Tod steht gleich um die Ecke, du. Ich sag ja nichts vom Tod. Ach, sagst du nichts vom Tod? Nein, das ist, glaube ich, in der Kirche. Ach so. Was wünscht man denn als staatlich angestellter Standesbeamter? Na, einen schönen Tag noch. Und ohne das, bis der Staat euch scheidet oder irgendwie so eine, dass man so eine, dass man so den Sack zubindet mit irgendeiner Bemerkung? Ich weiß nicht, dass die Ehe auf Lebenszeit geschlossen wird. Ah. Und denkst du dir deine Rede selber aus? Machst du so feierliche Rede? Ja. Machst du auch so schön Hochzeitsmarsch, Schallplatte auf und dann, oder wie geht denn die eigentlich? Ja, selten, aber ja, das. Heinz, kannst du mal kurz den Hochzeitsmarsch nochmal ansingen? Ich hab den, ist bei mir so lange her. Nee, bei mir auch. Außerdem hören die Leute heute keinen Hochzeitsmarsch mehr, die hören alle Whitney Houston. Ach so, ehrlich? Ja. Ach, gut. Und dann marschierst du auch so feierlich ein, Whitney Houston läuft, dann stehst du vorne am... Ach, du stehst schon da? Ich stehe schon da. Und das Brautpaar wird dann irgendwie rin gezerrt. Genau so. Und dann hältst du eine Rede? Ja. Immer dieselbe? Sei ehrlich. Ich meine, die Leute merken es ja nicht. Also, oder die zum vierten Mal kommen, sagen, das kommt mir da bekannt vor. Im Grundzügen ist es immer dieselbe Rede. Ja? Wie lange dauert die ungefähr? Viertelstunde. Ja. Könntest du mal so eine, also diese Short-Version... jetzt für uns, also wie wenn ich jetzt, da drüben sitzt jetzt Stefan Schwarz und wir stehen jetzt vor dir. Und jetzt war eben, Whitney Houston ist eben verklungen, dann würdest du, Schwarz ist verheiratet, also formuliere ganz vorsichtig, seine Frau hört zu. Aber was würdest du da so sagen? Was würdest du uns so für den Lebensweg, gibst du Sprüche, die du immer anbringst? Nee, ja nicht? Nee, das müsste ich aus der Situation heraus sehen. Da müsst ihr euch auch sehen, das geht so nicht, am Telefon schon gar nicht. Nicht so, ach so, aber nicht so, das hast du nicht so einen Standardspruch, den man so, jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals oder irgendwie sowas? Das stimmt ja irgendwie immer, da kann sich ja keiner beschweren. Den müsste ich mir mal aufschreiben. Ja? Wahrscheinlich. Ja, schreib dir den auf, bring ihn mal runter. Mach ich beim nächsten Mal. Sorgt für Heiterkeit in der Hochzeitsgesellschaft, wenn man Glück hat. Vielleicht auch für Verstimmung. Ist da schon so eine Rede von dir schon mal total schiefgegangen? Dass man vielleicht so Themen berührt, die überhaupt nicht hören wollen? Nee, aber es kommt schon mal vor, wenn man so 6, 7 Eheschließungen am Stück hat. dass man bei der siebten nicht mehr weiß, was hat man jetzt schon gesagt und wo ist man jetzt eigentlich und war das schon? Ach so, dass so der Redeautomatismus quasi losgeht, ja. Und du jetzt Angst hast, dass quasi ein Sprung in der Platte ist und du zack weiterspringst oder zurückspringst und dasselbe normal sagst. Ja. Eieiei. Und da bist du jeden Tag als Standesbeamter beschäftigt, Paare ja, aber in die Ehefalle zu locken, nein, ihnen Versprechungen Tag. Zu machen, nein, die... nicht jeden Tag. Sondern? Na, alle 2 Wochen mal oder so. Alle 2 Wochen mal? Mhm. Und da wirst du aber Tag für Tag bezahlt, indem du mal alle 2 Wochen mal so ein Paar ins Unglück stürzt? Ja, traumhaft, oder? Ja, spitze. Ja. Also einen Job sollte ich mir aussuchen. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja. Mhm. Ist da bei euch noch was frei? Nee. Brauchen die noch eloquente Berliner eine großfressige Standesbeamte? Ich glaube nicht. Nee? Dass mal so sagen, ach, so ein junges schwäbisches Pärchen kommt drin und sagt, wir wollen hier wirklich nach den Gepflogenheiten dieser wilden Großstadt Berlin geheiratet werden. Wir brauchen mal richtig so einen Droschkenkutscher, der uns die Leviten liest. Das haben wir zu Hause nicht, da haben wir nur Kehrwoche und Wecken. Nee, der Wunsch kam bisher noch nicht. Kam bisher noch nicht? Nee. Schade, aber wenn der mal kommt, dann könnte ich ja vielleicht so als Springer, so Aushilfe, dass man richtig schöne Berliner Traditionshochzeit unter dem Motto eins auf die Fresse, mein Herzblatt. Ja, dass sie dann in anderer Art und Weise beschwingt nach Hause gehen können und sich dann die Kante geben. Super, Heinz! Ansonsten alle in Ordnung? Na klar. Haben uns ja ein Weilchen nicht gehört, wa? Ja, eben. Und gesprochen auch nicht. Ja, das stimmt. Ja, super. Na schön. War sehr angenehm, mit dir telefoniert zu haben. Heinz, vielen Dank für deinen Anruf. Kompliment vielleicht noch zurückgeben. Ich wünsche dir noch eine schöne Sendung, ja? Ja, ich gebe mir Mühe. Mann, ich mache ja hier einen Alarm, wa? Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Heinz, oder willst du erstmal in der Leitung bleiben und vielleicht immer so, sagen wir mal, fürsorgliche Tipps geben? Wenn ich zu sehr auf die Kacke haue, dass du dann sagst, gut, dann mach mal ein bisschen Ruhe. Irgendwie sowas? Hast du nicht ein paar Aufpasser da? Könntest du machen. Naja, die stehen bloß alle rum, reißen das Maul weit auf und wissen nicht, was los ist. Sind jetzt unentschieden, ob das eine Radiosendung oder ein Tsunami ist. Ja. Ja, wird teilweise so gefilmt und dann bei YouTube veröffentlicht, wie hier der große Redeschwall, die Redaktion unter sich begräbt. Tische, Stühle, Schreibtische, Computer, alles im Mahlstrom meiner Rede versunken. Heinz, du willst nicht aufpassen. Nee, lass mal. Ach, schade. Hast du was zu tun, oder was? Ja, ein bisschen schon. Ja, da hinten die Kolleginnen spaßen, oder wie? Ja. Na, die ist jetzt rausgegangen. Ich weiß nicht, warum. Wieso denn das? Ja, keine Ahnung. Ach so, weil die dich so seriös, kennt die dich wahrscheinlich ja nicht, wa? Die hat panikhaft den Raum verlassen. Ich weiß nicht, warum. Meinetwegen? Ja, das Gefühl habe ich ja auch. Ich glaube, ich hab's vorhin zu Johnny gesagt. Ich glaube, die haben mich hier als Strafandrohung eingeladen. Hörst du sonst immer schön Radio 1? Selbstverständlich. Du lügst doch. Heinz, Mensch, Meier. Wenn man mit so verlogenen Leuten zu tun hat, schrecklich. Okay, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitte. Nicht und würde jetzt mal zum Expertengespräch mit Stefan Schwarz kommen. Danke, danke. Tschüss, Heinz. Heirate schön weiter. Also verheirate und mich anmerken lassen, wa? Tschüss. Ja, tschüss. So, das war Heinz und jetzt ist hier, das ist Stefan, wa, oder? Stefan. Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hier ist so ganz alte Gemüse, Radio-Gemüse, würdet wissen, Stefan Schwarz ist der Universalexperte, den ich dann immer einlade, wenn es schwierige Themen zu behandeln gibt und der sich eigentlich auskennt. Das Thema heute ist ja nichts anmerken lassen und auch darin ist Stefan wirklich Perfektionist. Man merkt ihm nicht an, dass er ein Universalexperte ist. Man merkt ihm nicht mal an, dass er ein Experte ist. Man merkt ihm nicht mal an, dass er irgendwas auf der Pfanne hat. Der sitzt da wie ein formloses Stücklein Mensch, Buddy gebildet natürlich, aber ansonsten merkt man ihm überhaupt, man merkt ihm auch nicht an, dass er schwarz zum Beispiel, also merkt man null, ja, kein Anflug von Dennis Scheck ist bei ihm zu beobachten. Stefan, du bist ja jetzt Universalexperte für nichts anmerken lassen. Kann man das irgendwie ein bisschen präzisieren? Wo bist du denn gerade tätig? Ja, ich wollte noch eine Anmerkung machen zu dem Standesbeamten Heinz. Oh, ich wollte mir eigentlich nichts anmerken lassen von dir, Stefan. Ja. Gerade von dir nicht. Ich möchte noch eine Anmerkung machen. Das untergräbt meine Seriosität und meine Autorität, wenn du hier mal anmerkst. Ich habe herausgefunden, warum die beiden die Braut geküsst haben. Wer? Na, die hat erzählt, diese Anekdote, wo 2 Männer die Braut geküsst haben. Und das durch reine Deduktion, durch Nachdenken? Naja, das hat durch die Schärfe deines Geistes? Das hat mit der Höflichkeitsform im Deutschen zu tun. Das heißt ja, sie können die Braut jetzt küssen und das schließt natürlich alle mit ein. Ach so, hat er nicht gesagt. Ich sagte, diese Standesbeamten wissen überhaupt deswegen gar nicht, was die sagen, wa? Man sollte sagen, du kannst die Braut jetzt küssen. Das wäre präzise. Ach so, und oder die haben es so als Plural begriffen genau, und sofort sie können, sich. Genau, da fühlte sich angesprochen. Es gibt Menschen, die sich immer angesprochen fühlen und das möglicherweise war der Traum. Stefan, wo bist du denn jetzt im Moment tätig als Experte für nichts anmerken lassen? Ich bin Ja, vielen Menschen noch unbekannt. Wir wollen hoffen, dass es auch so bleibt, im Interesse der vielen Menschen. Ja, aber die Frage ist, als was ich den Menschen unbekannt bin. Ja, als was bist du denen unbekannt? Ich bin den meisten Menschen unbekannt als Leiter des Instituts für unbrandenburgisches Verhalten. Aha, was kann man sich darunter vorstellen? Womit seid ihr beschäftigt? Das ist ein Tarninstitut. Ja. Das ist eine Tarnbezeichnung. Ja. Denn wir sind eigentlich das Institut für außermärkisches Verhalten. Ja, was ist ein Untersuchungsausschuss für außermärkisches Verhalten? Was ist sein außermärkisches Verhalten ist ein Verhalten, zu dem sich keine weiteren Anmerkungen mehr machen lassen. Das ist jetzt in der Plagiatsaffäre, in viele wissenschaftliche Doktorarbeiten und so weiter, ist das ein großes und wichtiges Thema. Ja. Dass also gerade in Anmerkungen wird ja mehr plagiiert als im Haupttext und wir versuchen das herauszufinden. Ja, aber du bist natürlich hauptsächlich auch mit Brandenburgern beschäftigt. Wir machen keine Textanalyse, sondern versuchen ein Gefühl für Anmerkungen zu entwickeln. Aber eigentlich bist du mit Brandenburger beschäftigt, die sich nicht anmerken lassen wollen, dass sie Merker sind. Genau. Denn wenn wir durchs Land Wehrmarkt-Brandenburg fahren, sehen wir überall diese Tarnbezeichnung Brandenburg, obwohl es sich eigentlich um Merker handelt. Ja, ja. Und sehen dann als Einwohner eben Gummistiefelträger und man sieht, das sind Merker, aber sie wollen als solche nicht erkannt werden, sondern für Brandenburger ihr Halt in Ja, und es geht ja um die alte Trennung, die bei den Preußen auch sehr wichtig war, zwischen Merkern und Nichtsmerkern. Ja. Und die versuchen wir wieder ins Bevölkerung aber zu bringen. Aber eigentlich sind ja die Nichtsmerker in der Überzahl, oder? Das sind ja die Stefan, so wir müssen jetzt auf das Thema zu sprechen kommen, jetzt über den unmittelbaren lokalen Einzugsbereich, mit dem du da beschäftigt bist, hinaus. Ja. Nichts anmerken lassen hat ja verschiedene Dimensionen. Die erste natürlich so eine historische Dimension. Und da sind wir schon wieder in Avignon 1451-52. Weil das Phänomen, dass sich nichts anmerken lassen, ist sehr viel älter als Avignon. Wann fängt es ungefähr an? Und sehr viel älter als das Jahr 1251. Und führt aber trotzdem zum Berufsstand des Papstes? Richtig. Ja? Wir könnten mit Adam anfangen, aber das würde jetzt zu weit führen. Ja. Deswegen reicht es, wenn wir mit den Päpsten anfangen. Ja? Päpste gelten ja gemeinhin als Männer. Ja. Und das stimmt aber nicht. Sondern das sind Frauen, die sich das nicht anmerken lassen. Das kann man sehr einfach begründen. Es gibt ja keine Päpste mit Bart. Ja, das ist übrigens eine Frage, die mich sowieso mal beschäftigt hat, die ich immer mal in der Sendung behandeln wollte. Warum ist ein Papst mit Schnurrbart unvorstellbar? Und der ist ja wirklich unvorstellbar. Ja, genau. Warum haben Päpste nun keinen Bart? Weil es Frauen sind. Ach so, und sich nichts anmerken lassen. Ja. Also natürlich, dürfen sie ja nicht. Das Kuriosum in der Geschichte nur die eine, dass die hat sich anmerken lassen. Dass der Bestseller, die Päpstin, ja im Grunde um etwas herausgreift, was Usus ist im Vatikan. Ja. Als Besonderheit, aber eigentlich Standard. Es sind alles Frauen. Genau. Schon immer? Ja. Seit dem Stuhl Petri. Ich dachte immer, Petrus hatte einen Bart noch. Petrus war der letzte Petrus Mann. Petrus hatte einen Bart, also Jesus hatte einen Bart. Genau. Ne? Und Petrus als der Vater aller Päpste, hätte man ja denken können, Bart prägend, alle Päpste tragen auch Bart, Petrus gleich, aber nichts, weil es Frauen sind. Und natürlich wahrscheinlich eben auch beim Barte des Propheten ist der Bart als so ein religiöses Alleinstellungsmerkmal das ist der quasi Unique Selling Point, ist quasi dann doch den Muslimen vorbereitet, den Muslims vorbehalten, sodass sich die Päpste als bartlose Frauen gleichzeitig gleichzeitig Unique Selling Point, Alleinstellungsmerkmal, wie der Marketing-Experte sagt. Genau, das ist eine Institution, die auf dem Phänomen, dass sich nichts anmerken lassen, bis heute noch beruht. Genau. Und wenn wir uns den persönlichen Referenten jetzt zum Erzbischof, ernannten... Gänsewein? Das ist ein Mann... Ja? Der wird nie Papst. Mann. Das ist ohne Zweifel ein Mann, der wird nie Papst werden können. Ja, weil er Mann und, ist. Und die Frage ist, warum dieses Supermodel, der sieht ja sehr gut aus, in der Nähe eben dieser alten Päpstin, was der dort macht. Ja, na gut, der Frage wollen wir jetzt nicht weiter nachgehen. Die Fatwa soll dir gelten. Schwarz, wir müssen hier ein bisschen Terror machen. Genau. Wir haben jetzt eben über Brandenburger gesprochen. Das ist ja schon ein seltsames Völkchen. Mhm. Aber gibt es denn auch Völker, die sich nichts anmerken lassen? Ja, Mongolen zum Beispiel. Mongolen? Was sagt man denen nicht an? Eines der friedliebendsten Völker, die der Erdball jemals hervorgebracht hat. Und das mongolische Nationalgefühl ist auch ein Gefühl der Friedensliebe aber man und der nicht Verständigung. Aber man hat es nicht gemerkt, dass das ein wirklich friedliches Volk ist, der oder? Der Gewaltfreiheit. Genghis Khan. Ja, das hat ein bisschen damit zu tun, dass Genghis Khan hat ja eine Vorgeschichte, die uns wieder in das Jahr 1451, 52 nee, nach Avignon 1100, bringt? 11, diesmal ist es 1100, ja. 1151, ja. Genghis Khan ist ja 1141 ja. geboren und 1151 hatte er seine erste Identitätskrise. Stefan, wenn ich kurz unterbrechen darf, ja. Die bezahle ich nicht dafür, dass du so langsam sprichst, so wie tragen. Wir sind hier nicht beim Deutschlandfunk, Freundchen. Das ist ja quasi ein ältlich gewordener Jugendsender. Ich würde gerne schneller sprechen, aber ich habe heute Morgen Bitterblocker genommen. Ja, super. Wunderbar. Okay, Genghis Khan. Gut, Genghis Khan kommt ja aus einer mongolisch-laotischen... Genghis Tarasabum hieß? Der kommt aus der kommt aus einer mongolisch-laotischen Familie, die Familiennamen Bum tragen. Ja. Und... aber von seinen Reitertruppen wegen dieses seltsamen Namens dann doch immer ausgelassen. Und der hieß Ching Rasabum, ja? Ching, ja. Seine Frau, seine Mutter war ganz normale Mongolin, die ist der Rasa. Ja. Und das heißt, glaube ich, Murmeltier oder sowas. Ja, ja, auf Mongolisch. Und hieß also Ching Rasabum. Und hatte damit in Avignon natürlich, in Europa, die waren Händler, fliegende Händler. Und ich dachte, du knüpfst da an, aber... Schwarz, sag mal. Es scheint dich doch irgendwie in den Bann geschlagen zu haben. Nee, ich bin kurz davor, und das führt jetzt zu einer Berufsgruppe, zu kommatieren quasi. Gut. Komatösendarsteller. Ich komme. Jedenfalls, er hat sich dann nach seinem Stiefvater, der einen Fährbetrieb in Avignon, durch Avignon fließt ja ein Fluss, und der hatte dort einen Nachen, mit dem er Leute übergesetzt hat und so weiter, ja. Auf Deutsch einen Khan, und hat sich nach dem Stiefvater Genghis Khan genannt. Puh, in den ganz großen Freunden hinter meinen Gefühl, dass es irgendwie... Die knallt richtig rin. Eine Epoche, ja. Die sich nichts hat anmerken lassen. Der 30-jährige Krieg, inwiefern hat er sich nichts anmerken lassen? Also der hat erst getan, als ob er nur ein 2- oder 3-Jähriger genau. wäre. Da geht man ja freudig in den genau. Krieg. Und die haben gesagt, das ist überhaupt kein Problem. 2 Jahre Krieg, das halten wir aus dazu. Die haben auch, es war ja auch immer eine Vorratsfrage. Das heißt, die haben mit Blick auf den Proviant ihre Kriege damals irgendwie angefangen und haben eben festgestellt, 2, 3, 4, 5 Jahre Krieg sind ohne weiteres drinne. Und wenn dieser Krieg sich als das zu erkennen gegeben hätte, was er dann am Ende war, der 30-jährige Krieg, dann hätten die kriegsführenden Parteien von Anfang an gesagt, dafür sind wir leider nicht ausgerüstet. Und das mussten sie nach 30 Jahren auch erkennen. Ja, raffiniert vom Krieg war sich als ein 30-jähriger Krieg, der sich als längerer, also ein 30-jähriger Krieg, der sich als Kurzkrieg tarnt. Das ist mit den meisten Wenn man das von vornherein gewusst hätte, wäre doch keiner hingegangen. Das ist mit fast allen Kriegen so. Ich sage nur Afghanistan. Stimmt. Ja. Die tun immer so, als ob es in 2 Wochen erledigt sei. Afghanistan ist ja noch ein viel besserer Krieg. Das ist ein Krieg, der sich nicht anmerken lässt, dass er überhaupt ein Krieg ist. Stimmt. Raffiniert. Also angespannte Sicherheitslage. Wir müssen jetzt weitermachen. Sagen wir mal noch als letzte eine Berufsgruppe, von der man sagen kann, die ist definitiv, lässt sich nichts anmerken. Wurde schon erwähnt, die komatösen Darsteller, Leichendarsteller. Leichendarsteller lassen sich also von Berufswegen nichts anmerken. Die berühmteste ist ja Christine Söderberg, die Reichswasserleiche, die in den Uferfilmen immer, schönen Ufer-Nazi-Filmen immer die Tote im Wasser treibende darstellte. Es gibt, was ich noch sagen wollte, es gibt sehr viel mehr Leichendarsteller als Schauspieler. Verstehe ich jetzt nicht. Also es gibt sehr viel mehr Leichendarsteller als Schauspieler. Ja. Weil viele Leichendarsteller können eben aufgrund der Tatsache, dass Leichendarsteller im Film eben nicht überall gefragt sind und also meistens Hartz IV beziehen, sind in anderen Berufen tätig. Ja. Wobei mir jetzt gerade einfällt, dass du, in welchen? Zum Beispiel im Rundfunk. Ja. Das sehe ich mir gerade gegenüber sitzen. Jedenfalls Christine. Wirklich, also von deiner Redegeschwindigkeit hat mich jetzt ein bisschen an die im Wasser treibende Christine Söderberg erinnert. Ich versuche dich in den Alpha-Zustand zu versetzen. Ja, ich merke schon. Christina Söderbaum, eine bekannt auch unter dem Spitznamen die Reichswasserleiche. Genau. War eine der bekanntesten Leichendarstellerinnen. Die Mutter aller Tatorttoten. Des Dritten Reiches. Die teilweise so perfekt war, dass sie so ohne Wasser auskam und trotzdem als Wasserleiche. Genau. Und der hat man das nicht angemerkt. Und die hat natürlich auch dazu geführt, dass nach ihr niemand mehr ins Wasser gehen wollte, weil jeder wusste, dass er das so perfekt nicht hinkriegt. Super, Stefan Schwarz, ich danke dir sehr für deinen Erscheinen. Ich wollte noch die Geschichte von Helmut Berger erzählen, die will ich jetzt irgendwie nicht hören. Ich würde dir noch eine Gelegenheit geben, dich hier vom Publikum und insbesondere von mir mit einem Dank zu verabschieden. Helmut Berger war mal bei einer Festivität eingeladen und hat dort... hallo Deutschland. Das Blatt ist So, Stefan Schwarz ist auf dem Weg nach außen, auf dem Weg zur Wiederbelebung. Poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. S'envoyer du paillasson, limer, ruiner, vider, combler. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan, ça plane pour moi. Werbung. Jetzt bei Praktika 20% auf alles, außer Artikel der Marke Budget. 20%? Praktika, hier spricht der Preis. Nur heute und nur bei Real. 10% Rabatt auf Süßwaren. Zum Beispiel Schokolade, Pralinen, Fruchtgummi, Bonbons. Auch online erhältlich. Real. Einmal hin, alles drin. Und falls du dir deine Karriere versüßen möchtest, dann bewirb dich doch für einen Ausbildungsplatz bei Real. Was macht die neue Senior Allnet Flat eigentlich so günstig? Ganz einfach. Der Preis. Nur 19,90 Euro im Monat. Inklusive Flat fürs Festnetz, für alle Handynetze und fürs Internet. Perfekt für Smartphones. Jetzt auf senio.de. Weil einfach, einfach, einfach ist. Berlin ist, wenn man sich erst im Kiosk die Zeitung holt und dann vom Finanzamt sein Geld. Die große Steuerserie mit den wichtigsten Neuerungen, praktischen Rechenbeispielen und der großen Expertentelefonaktion. Jetzt täglich in der Berliner Morgenpost. Das ist Berlin. Nur noch heute die Simio Allnet Flat 2 Monate gratis. Jetzt auf simio.de. So viel Geschmack für so wenig Geld. Der King des Monats bei Burger King. Jetzt der Long Chicken mit zartem Hähnchenfleisch und knackigem Salat. Im King-Menü mit großer Portion King Pommes und großem Softdrink für nur 3,99. Aber nur für kurze Zeit. Burger King. Geschmack ist King. Weil Verrückte nie genug bekommen können, hat Mediamarkt jetzt das 15,6 Zoll Samsung Notebook mit mattem Display, Intel Core i3, 8 GB Arbeitsspeicher, 500 GB Festplatte und mit scharfer Nvidia GeForce GT 620M Grafikkarte für sensationelle 479 Euro. Jetzt in allen 18 Mediamärkten in Berlin und Brandenburg. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Radio 1. Nachrichten. Um 11 mit Alexandra Nestmann. Die Zahl der Arbeitslosen ist zum ersten Mal wieder über die 3-Millionen-Marke gestiegen. Es ist laut Bundesagentur der höchste Stand seit fast 2 Jahren. Klaus Boffo. Es ist die Jahreszeit, die die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt prägt. Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hingegen scheinen kaum Spuren zu hinterlassen. Im Januar waren 3.138.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind knapp 300.000 mehr als im Dezember. Ein Sprung nach oben, der aber niedriger ausfällt als sonst im Januar. Die Zahl der Arbeitslosen liegt jetzt um 54.000 höher als vor 12 Monaten. Ein negativer, aber kein alarmierender Abstand. Auch in Berlin und Brandenburg stieg die Arbeitslosenzahl. Hier waren im Januar rund 366.000 Menschen ohne bezahlte Arbeit. Thomas Weber. Laut Bundesagentur für Arbeit konnte witterungsbedingt vor allem in den Außenberufen kaum gearbeitet werden. Zudem meldeten sich viele Menschen arbeitslos, deren Arbeitsverträge zum Jahresende ausliefen. In Berlin waren 219.000 Menschen auf Jobsuche. Das sind rund 14.000 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 12,4%. Im Land Brandenburg ging die Arbeitslosenquote hoch auf 11%. Hier waren 147.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 15.000 mehr als noch vor einem Monat. Der Bundestag hat den Bundeswehreinsatz in Afghanistan mit großer Mehrheit um weitere 13 Monate verlängert. 435 Abgeordnete stimmten dem neuen Mandat zu. 111 waren dagegen, 39 enthielten sich. Als einzige Fraktion ist die Linke geschlossen gegen den Einsatz. Das neue Mandat sieht vor, die Truppe weiter zu verkleinern. Ende 2014 soll der Kampfeinsatz zu Ende sein. Die schwarz-gelbe Koalition hat mit Beratungen über Milliardenkürzungen im Bundeshaushalt für 2014 begonnen. Erstmals sitzen dafür Staatssekretäre aller Ressorts im Finanzministerium zusammen. Die Bundesregierung will in dem Jahr einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Dazu muss eine Finanzierungslücke von 6 Milliarden Euro geschlossen werden. Die Ministerien sollen ausloten, wie das durch Beiträge aller Ressorts erreicht werden kann. Die Deutsche Bank muss einen Milliardenverlust hinnehmen. Im letzten Quartal 2012 lag das Minus bei 2,15 Milliarden Euro. Vanessa Rennert. Altlasten aus dem Investmentbanking und der Vermögensverwaltung verhagelten der Deutschen Bank die Bilanz. Geschäfts- und Firmenwerte mussten abgeschrieben werden. Außerdem kosteten verschiedene Rechtsstreitigkeiten das Geldhaus 1 Milliarde Euro. Unter anderem der Skandal um manipulierte Zinsen oder der Schadensersatzprozess gegen die Erben des früheren Medienmanagers Leo Kirch. Die Deutsche Bank steht außerdem vor tiefgreifenden Veränderungen, die jetzt schon teilweise zu spüren sind. Viele Stellen wurden ausgelagert, der Umbau belastete das Geschäft. Auch die Integration der Postbank schlug auf das Ergebnis durch. Russland hat den angeblichen israelischen Luftangriff in Syrien kritisiert. Sollte sich das bestätigen, wäre das ein Angriff auf einen souveränen Staat, der gegen die UN-Charta verstoße, heißt es in einer Erklärung. Was genau passierte, ist nach wie vor unklar. Ulrich Leithold. Israel schweigt. Syrien sagt, israelische Kampfflugzeuge hätten gestern ein militärisches Forschungszentrum bei Damaskus bombardiert. Zwei Syrer seien getötet worden. Das syrische Militär dementiert Meldungen über einen israelischen Angriff auf einen Konvoi in Richtung Libanon. Grund könnte der Transport syrischer Waffen an die libanesische Hisbollah sein. Sie gilt als Terrororganisation und ist eng mit dem Assad-Regime alliiert. Israel hatte mit Angriffen gedroht, sollten Chemiewaffen oder Raketen verlegt werden, die seine Sicherheit gefährden. Offiziell kommentiert Israel das wie üblich nicht. Und soweit die Radio 1 Nachrichten. 11:04 und jetzt geht's weiter mit Judith Maru. Radio 1. Wetter. Mittlerweile liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 75%. Je später der Tag, desto mehr werden sich die Wolken verdichten und dann zieht von Westen auch Regen auf. Momentan blitzt aber immerhin noch ab und zu Sonne durch. Die Höchstwerte heute 7 bis 10, in Berlin um 8 Grad und diese haben wir auch fast schon erreicht. Es bleibt den ganzen Tag windig. Nachts wird es kaum kühler, 5 bis 3, in Berlin 6 bis 4 Grad. Es wird wechselnd bewölkt sein, aber meist trocken. Und morgen geht's ganz angenehm los, weil sich öfter die Sonne zeigt. Im Tagesverlauf zieht sich's dann von Westen aber wieder zu und dann tauchen auch neue Regenwolken auf. Es bleibt aber nahezu gleich mild. Höchstwerte morgen zwischen 6 Grad in der Uckermark und bis zu 9 Grad in der Lausitz. Verkehr. Auf der A10, dem nördlichen Berliner Ring Richtung Havelland, wird zwischen Birkenwerder und dem Kreuz Oranienburg noch etwa eine Stunde lang gebaut. Solange ist noch die rechte Spur gesperrt. Auf der B2, eine neue Baustelle, zwischen Blankenburger Pflasterweg und Ortnitzstraße ist in beiden Richtungen die Fahrbahn verengt. Vor allem stadteinwärts gibt es noch ein paar Probleme, aber nur noch knapp 5 Minuten Zeitverlust. In Friedrichshain ist der Markgrafendamm wegen einer Gefahrenstelle weiterhin komplett gesperrt zwischen Stralauer Allee und Hauptstraße. In Heiligensee ist die Sandhauser Straße voll gesperrt wegen eines Feuerwehreinsatzes, das Ganze zwischen Sandhauser Brücke und Habichtstraße. Und in Mitte ist die Hiroshima-Straße noch bis ca. 15 Uhr beidseitig gesperrt, wegen einer Demonstration zwischen Tiergartenstraße und Reichpietschufer. Geblitzt wird unter anderem auf der A13 Richtung Dresden kurz hinter Karlau, auf der A113 im Schönefelder Kreuz im Übergang auf den südlichen Berliner Ring, dann auf der B273 zwischen Wensickendorf und Wandlitz, im Berlin-Marienfelde auf der Bukower Chaussee und in Adlershof auf dem Ernst-Ruska-Ufer in Richtung Adler. Schnell wird gelasert und sofort kassiert. Weitere Infos von Ihnen nehmen wir an unter der 0331 70 99 888. Vielen Dank dafür und gute Fahrt. Die Rückkehr der Radiolegenden. Yes, that is the sound created by Radio 1. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ab sofort kann hier lostelefoniert werden und zwar unter dieser Nummer 0331. 70 99 111. Oder man redet auf den halbautomatischen Anrufbeantworter, der hätte die Nummer hier. Der halbautomatische Anrufbeantworter ist geschaltet. 0331 für Potsdam 70 99 555. So, aber ist vorübergehend erreichbar. Vorher noch eine Selbstbespiegelungsmusik und dann geht's los. Schreibt mir von der anderen Seite der Welt, sie hätte ihn im Radio gehört. In der Volksbühne bei maoistischen Comics hätte sie ihn aufgespürt. Und ich sitze in Australien und treffe mich mit den alten Freunden. Und sie trifft Jürgen Kuttner. Ein schwedischer Freund fragt nach ihr und zaubert ein Lächeln auf mein Gesicht. Wir sitzen in einem Café in der Brunswick Street und meine E-Mail funktioniert nicht. Sie redet von der Kokapelle, schwarz-rot, meine Leidenschaft für die Winterreise sehe ich bedroht. Denn sie trifft Jürgen Kuttner, sie trinkt Bier mit Jürgen Kuttner, sie beeindruckt Jürgen Kuttner. Mit Kuttner die ganze Nacht. Und ich treffe meine Freunde und sie trifft Jürgen Kuttner. Und ich rede mit Australierinnen und sie redet mit Kuttner die ganze Nacht. Machen wir jetzt Schluss. Hier nochmal die Telefonnummer. Uwe, nein, wie heißt du? Heißt du Uwe? 99 111. Uwe aus Oppach. Warte mal, jetzt hat man die Telefonnummer nicht gehört. Du kannst ja nicht dazwischen reden. Uwe, jetzt ganz schnell. 0331 70 99 111. That's the number. Uwe aus Oppach. Wo ist denn Oppach? Ja. Oppach ist bei Weifer. Bei wo? Bei Weifer. Bei Bautzen. Wo ist denn Weifal? Bei Bautzen? Ja, Weifal ist mal, Tommy Wasch ist dort immer. Ach so, ne, der kann ja jetzt nicht, der hat ja kein GPS, dass ich das verfolgen würde. Nee. Uwe, Thema hast du mitbekommen, oder? Nichts anmerken lassen. Ja, dann genau, wollen wir uns mal nicht anmerken lassen, dass du aus der Nähe von Bautzen kommst. Genau. Damit das hätte man sich nicht mit Ruhm bekleckert. Das ist ganz schwierig. Wie, das ist ja, das ist ganz schwierig, oder? Dieser eigentümliche Dialekt. Genau. Sprecht ihr dann einen richtigen Dialekt, der auch als solcher erkennbar ist? Ja, nee, die Bautzner hört man immer raus. Ja, aber du versuchst jetzt doch irgendwie halbwegs Hochdeutsch zu reden. Nö. Ja, klingt ja auch nicht. Aber kannst du mal richtig breiten Dialekt, breiten, wie heißt das, wo kommt, Oppacher, richtig Oppacher. Breites Oppacher in der Kaufhalle an der Kasse, so. Das sind so Oberländer, die tun alle so rumquirlen normalerweise. Guck mal, Karin, Leute. Ach so, mit diesem schönen gerollten R, so Röhntropfen. Nur genau. Ja, super. Na, lasst es ruhig dabei. Das tippt dem noch so einen exotischen Reiz dieser Sendung hier. Ach nee, ich kann doch, das wenn nicht so verschiedene direkt. Sprachen aus unterschiedlichen Nationalitäten hier zu Worte kommen. Ivers Kuttner, ich würde bloß eins sagen, ich freue mich, dass wir dich wieder mal hatten. Ja, aber das bringt doch jetzt nichts. Wir müssen ein vernünftiges Gespräch führen. Uwe, jetzt reiß dich zusammen, bitte. Was machst du beruflich? Wie alt bist du denn erstmal überhaupt, Uwe? Ich 34. 34? Na, da bist du doch noch ein junger Mensch, hast du doch das ganze Leben vor dir. Ehemals Fritz Lohr, ne? Ja? Und jetzt? Naja, Radio 1, leider Gottes. Ja. Das geht nicht anders. Mensch, jetzt hör doch mal auf, über den Sender zu meckern, wo ich ja gerade arbeite. Das fällt auf mich zurück. Nee, jetzt ist alles gut. Ja. Was machst du denn beruflich? Ich bin Bäcker. Bäcker? Ja, die Nacht aufstehen. Ach echt? Da ist ja jetzt für dich der Tag schon zu Ende. Also das ist ja jetzt praktisch wie Nacht für dich, wenn wir telefonieren. Ja, genau. Und dann war's das. Super. Und gibt's denn als für einen Bäcker auch so Situationen, wo man sagt, nichts anmerken lassen? Ja, da ist jetzt die Maus in den Teig geraten, nicht anmerken lassen, das Brot muss verkauft werden. Nee, das machen wir nicht. Bist du ja sicher? Einfach die Klappe halten. Nee, kannst du jetzt wahrscheinlich. Warte, einfach die Klappe halten. Also ihr sagt jetzt nicht, da ist die Maus ins in den Teig gefallen, wir verkaufen das Brot trotzdem, sondern nicht anmerken lassen. Nee, wir haben keine Mäuse. Das geht doch nicht, Bäcker ohne Mäuse geht nicht. Gibt's nicht. Wir haben da die Hygiene und so auf Arbeit, ne? Die kommt ja alle vorzu lang gucken und stöbert rum, alles in Ordnung. Ja, aber die können doch jetzt nicht jeden einzelnen Teig unter Kontrolle auf Mäuselosigkeit kontrollieren, oder? Nö, die gucken aber, ob Mäuselöcher da sind oder... Ach so, ja? Mäusekot, ja, genau. Gut. Mensch, Meier, Uwe, wie ist denn das Leben da so? Das klingt ja doch irgendwie nach einer trostlosen Kaff. Wie heißt das nochmal? Obach, muss ich mir mal aufschreiben. Ja, das ist schon ziemlich alles... Findet man das im Atlas? Findet man das im Atlas oder ist das eher eine Straßenkreuzung? Nee, steht im Atlas drin, ja. Ach so, richtig, Obach. Ja. Wie viel wohnen da? Keine Ahnung. 1000. Ach so, und was macht man, wenn abends ist? Ach, da bist du ja sowieso im Bett, oder? Du musst ja dann backen. Bei mir ist ganz einfach, ich gehe arbeiten. Ne? Ja. Und aber wenn im Dorf einer stirbt, dann streikt der Brotpreis, wa? Oder wie ist das? Nee, es geht schon alles. Ja? Kann man von leben? Satt wirst du. Ja. Wie groß bist denn du? Ich bin 86. Und wie viel wiegst du? Ja, ich wäre immer dicker, warum auch immer. Naja, genau, das wollte ich erst mal wissen, wie viele du wiegst. 1,86, bist du groß? 88. 88? Ja. Ach, dann scheint dir dein Brot doch zu gefallen, was du da machst. Ja. Na, das ist doch super, was will man mehr? Als das, was man macht, dass es mir das selber gefällt, oder? Ja, genau. Ja, genau. Das bisschen Radio, was ich höre, mache ich selber. Gut, Jürgen, guck mal. Ja, gut. Gesagt, ich hoffe noch, dass Birne sich meldet heute bei dir. Birne? Ach, ob der jetzt schon, du weißt ja, unter den Lebenden ist, das wissen wir ja quasi auch nicht, oder? Ich habe ihn echt gar nicht mehr gehört. Die Kumpels auch nicht, weil... Ich hab vorhin bloß... haben dich immer gehört. Das ist ja, in der Vorankündigung, da war ja mal, haben die so alte O-Töne gespielt, da war ja Birne dabei. Ja. Ach, da ist mir gleich das Herz aufgegangen. Ja, ein guter Kerl, ne? Ja, super. Uwe, danke dir. So, ne? Wir machen mal schon mal Schluss. Ja, oder willst du dich nochmal mit einem anderen Hörer unterhalten, dass ihr euch mal ein bisschen austauschen könnt, Erfahrungsaustausch? Vielleicht ist er auch in der Bäckereibranche tätig. Nee. Hallo, wer ist denn da, anderer Hörer? Hallo. Keiner da. Hallo. Ja, hallo. Wer bist du denn? Versuch doch mal, dass man dir nicht anmerkt. Unglaublich. Marianne, das kann doch nicht wahr sein. Dass du eine Quasselstrippe bist. Marianne! Hihihihi! Bleib gesund. Ja, Marianne. Grüße an deine Tochter. Nee, Marianne. So kurz machen wir das nicht. Bleib mal dran. Marianne. Du hast uns doch sicher, Uwe freut sich auch, der wartet schon heißhungrig drauf, er hat seinen alten Stern-Kassettenrekorder extra angeworfen. Du hast uns doch sicher ein Lied mitgebracht. Nee, heute nicht. Ach Marianne, das geht doch nicht ohne Lied. Ich habe meine Gitarre verschenkt. Ach, dann machen wir das ohne Gitarre, a cappella, das ist sowieso, das spart Reisekosten. Love me tender. Würdest du jetzt singen wollen? Weicher Teddy. Ja, mach das. Ja. Marianne, kriegen wir das nicht hin? Mensch, ich hab das leider nicht hier, Weicher Teddy. Ich hab's vorhin extra irgendwie rausgesucht. Na klar, die Ärzte mit Teddy, oder? Was machen wir? Die Ärzte sind mit Teddy. Die Ärzte, genau. Uwe, wir machen mal Schluss. Ich muss mir jetzt hier Marianne noch mal ein bisschen zur Brust nehmen. Nee, Uwe, tschüss. Marianne, du bleib mal bitte dran. Ich muss ja jetzt mal wissen, wie es dir so geht. Na gut. Mir geht es sehr gut. Wieso denn das? Hm? Kann doch nicht wahr sein. Weil ich das Schlechte alles rausschmeiße und deshalb geht es mir sehr gut. Und dann immer noch die Kinder glücklich machst? Nee, schon lange. Nicht mehr, schon lange nicht mehr. Nee. Und sagen wir mal so eine Situation, in der du dir nichts hast anmerken lassen. Ja, du hast ja gemerkt, du bist ja mit deinen englischen Songs, hat sich das irgendwie noch ein bisschen fortgesetzt, dass du so richtig Riesenkarriere gemacht hast? Nee. Nee. Ah, schade, wir hätten dranbleiben müssen. Ich habe ein anderes Problem, und zwar, man merkt mir nicht an, dass ich Fibromyalgie habe. Was ist denn Fibromyalgie? Das ist eine chronische Krankheit und das nennt sich Weichteilrheumatismus. Und wenn du zur Ruhe kommst, hast du ständig Schmerzen. Und keine Sau kann dir helfen. Nur wenn du Tabletten nimmst in Massen, dann hast du Ruhe. Ja, aber warum nicht mit Tabletten leben? Tabletten haben Nebenwirkungen und deshalb nehme ich keine. Und deshalb, und dann hast du Schmerzen, lässt du das aber nicht anmerken. Da ertrage ich das damit. Dann ja. Basta. Und was wären denn die Nebenwirkungen deiner Tabletten? Oh, naja, Prednisolon, Soratin und so, Schmerztabletten und so. Ja, aber die Nebenwirkungen sind ja wahrscheinlich, dass man keine Schmerzen hat. Das ist aber ganz praktisch. Die Nebenwirkungen, die kann ich dir jetzt ja nicht aufzählen, dann ist deine Sendung zu Ende. Was denkst du, wie lange das macht nichts. Ich bin doch ein Nebenwirkungs-Fan quasi. Ja. Und die Ärzte wollen ja davon immer gar nichts hören. Von den Nebenwirkungen? Nee. Naja, aber wenn die Wirkung da ist, dann kann man doch mit Nebenwirkungen leben, oder? Ich lass mir doch jetzt das nicht mit den Nebenwirkungen Nebenwirkungen noch kaputt machen, was gesund ist im Körper. Ach so, so sind wir ja die Folge, meinst du? Na, also das kannst du wohl nicht verlangen. Ja, aber andererseits, keine Schmerzen und Nebenwirkungen ist da besser als Schmerzen und keine Nebenwirkungen, oder? Nee, ich will keine Nebenwirkungen haben und lass mich auch das nicht kaputt. Dann ertrage ich das so, wie es ist und dann hat sich der Zimt. Ja. Na ja, gut, ja. Marianne. Ja. Ich mache schon Dehnungssport und Tai Chi und was weiß ich alles. Und hilft das? Wenn ich von Tai Chi komme, fühle ich mich so wohl. Heißt das wirklich Ski oder Après Tai Chi? Tai Chi, ja. Tai Chi? Tai Chi, ja. Ja, Après Ski. Genau, praktisch. Das machst du. Ja. Richtig, kann man auch zu Hause machen. Ja, natürlich kann man. Ja, aber hat schon Dehnungssport jeden Tag. Aber hat Tai Chi nicht auch Nebenwirkungen? Dass man so praktisch so ein Ziehen im Kreuz hat? Nee. Oder nee, so auf jeden Fall. Überdehnungen? Nicht? Nee, auf jeden Fall. Das läuft total nebenwirkungslos. Ja. Aber Wirkung hat es auch keine, oder hat es Wirkung? Doch, sag ich doch. Wenn ich nach Hause komme, fühle ich mich auch wohl. Ach so. Danach. Ja, aber das, wenn man jetzt, sagen wir mal, abends nach 4 Bierchen nach Hause kommt, dann fühlt man sich eigentlich auch so wohl. Ich trinke ja keinen Alkohol seit einer Zeit. Ach so, na siehst du, ich habe ja wenigstens die Option. Ich kann mich ja entscheiden. Ich kann ja wählen zwischen Tai Chi und Bier. Aber Bier macht ja Gehirnzellen kaputt. Nee, ist ja nicht so gut. Alkohol ist nicht so gut. Ist eine Droge hoch. Naja, aber Tai Chi kann ja auch... Nee, meinst du nicht? Nee. Also komm, Tai Chi ist keine Droge. Nee? Aber wenn man sich hinterher wohlfühlt, dann muss es doch vorher eine Droge gewesen sein. Ja, sonst würde man sich doch hinterher nicht wohlfühlen. Die Muskeln, die sind befriedigt. Marianne, wir wollen jetzt... Naja, ist ja beim Bier aber auch ungefähr so. Bier sind wirklich ein super Muskelrelaxanz, heißt es, glaube ich. Hast du auch so Fibromyalgie jetzt? Nee. Ich habe, merkst ja, Logopädie, Logohö, wie das heißt. Kriegen meist Frauen? Männer nicht so oft. Ja. Was es so für sexistische Krankheiten gibt, oder? Ja, das sind ganz gemeine. Dass die mal an die Pranger gestellt werden. Dafür reden alle über Brüderle, dabei könnte man darüber deine Phylomoxie reden. Im Prinzip müsste es für eine Nacht auch andauernd hin und her rennen. Wieso? Bewegungen machen. Nein, weil du denn keine Schmerzen so doll hast. Ach so, das ist so schön. Ja, naja. Marianne, dann würde ich mal sagen, ich danke dir für deinen Anruf. Ich sage immer, bleibt alle gesund, das ist das Beste, was es gibt. Also. Ein Spitzentipp, Marianne. Ein Spitzentipp. Den würde ich nochmal wiederholen, dass die Hörer sich jetzt hier mit, die werden jetzt hier auch alle ein bisschen älter, dass sie sich hier mitschreiben können nochmal. Kannst du nochmal wiederholen? Sag dir nochmal mit allem Nachdruck. Alle sollen gesund bleiben. Genau. Jetzt hört mal auf Marianne. Mensch, die ganzen Kranken, die pennen da nur rum, denken, ein bisschen krank, kann ja auch nicht starren, ist ja auch mal ganz schön zu Hause bleiben. Nee. Dann auch die richtige Pflege. Ja, genau, die sollen mal alle ordentlich gesund bleiben, verdammt nochmal. Oder? Da wird man doch sonst verrückt. Marianne, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, gut. Und schönen Gruß an deine Tochter. Genau. Tschüss. Tschüss. When I was young, my mother said to me, "You have so many dreams, but these dreams you can't realize. So you need no dreams, you need no emotions, you need no art, you need no revolution, 'cause all that you need is just work and someone to laugh. That's enough, la la la, la la la." So I grew up and got married with the eldest girl in our town, but she was rich and so well dressed. She said, "Dreams to make true is so easy, honey. All you have to do is to run and earn money, 'cause all that you need is just work, and just me to laugh. It's enough, la la la, la la la." Now I am old and grew older and older. Everybody loves me and is knocking at my shoulder. My children are so cute, my car is so new, my wife is still good to show, my girlfriend does nobody knows. So there's for me only one stress, for me only one stress, for me only one stress. Say this, la la la, la la la, la la la. Say this, la la la, la la la, la la la. Say this, la la la, la la la, la la la. Say this. Only one stress, the death. Das war Josef Hader. Im Grunde die österreichische Antwort auf Marianne. Jemand, der sich auf präziseste Weise an der englischen Sprache singend versucht hat. Josef Hader. Wir reden hier heute über nichts anmerken lassen wäre das Thema dieser Sendung. Ihr, sie könnt hier anrufen unter dieser jetzt Telefonnummer. Anrufen 0331 70 99 111. Genau, und dann Erfahrungen zum Besten geben, wo man sich mal auf qualifizierte Art und Weise etwas nicht hat nicht anmerken lassen. Es gibt ja wahrscheinlich auch prädestinierte Berufsgruppen von nichts anmerken Lassern, die wären hier natürlich gefragt. Wen haben wir jetzt hier in der Leitung? Hallo? Hier ist der Sir Henry. Der Sir Henry. Der das ehemalige ist hier schon der Sendung der Jahre, ja, Mitte der 90er, ja. 94 bis, weiß ich, 97. Das ist schon ein seltsamer Morgen hier heute. Es rufen alles Uraltbekannte an, Marianne eben, vorhin Heinz, jetzt du. Ich glaube, die ganze durchschnittliche, normale, besorgte Radio 1-Hörerschaft ist in Deckung gegangen, weil sie vielleicht Angst haben, von dem einen oder anderen Wortsplitter getroffen zu werden. Es wäre natürlich schön, auch mal einen völlig unbelasteten, normalen, empörten Radio 1-Hörer hier zu haben, der nicht schon irgendwie Vorgeschichte hat. Dem würde ich jetzt nochmal hier die Nummer sagen. Jetzt anrufen. Schön mitschreiben. 0331 70 99 111. Und man sollte doch davon ausgehen, dass der Bildungsstand des durchschnittlichen Radio 1-Hörers so weit gebracht, so weit gedient ist, dass er des Schreibens fähig ist. Sir Henry, was macht ihr Leben? Sehr schön, deine Stimme wieder mal zu hören, auch wenn es jetzt viele Jahre Pause gab im aktiven Radiobusiness bei dir. Ja. Zumindest das, was jetzt bis nach Sachsen vorgedrungen ist, denn leider gibt es immer noch nicht alle Radioanbieter bzw. Breitbandkabelanbieter, die Radio 1 verbreiten. Ah ja, du, aber man kann es ja so trotzdem über Netz hören, wenn man wollte, oder? Das ist richtig, das tue ich jetzt momentan auch. Ja. Das ist die einzigste Möglichkeit, um so. Radio 1 zu empfangen. Aber dadurch, dass wir jetzt live telefonieren, können wir direkt kommunizieren. Im Netz ist es alle 10 Sekunden später, kommt es erst an. Das stimmt. Genau. Das habe ich eben auch festgestellt. Man wird bei der Zeitansage immer verrückt. Das ist genau richtig. Genau. Oh, jetzt haben wir gerade, glaube ich, klassische Radio 1-Hörer versucht anzurufen, sind aber nicht durchgekommen. Also sind jetzt, weil wir gerade im Gespräch waren. Hörer sind ja in Wenn die jetzt normal anrufen, dann würde ich die einfach auf so eine Wartedings setzen. Genau, machen wir mal Hold. Mein lieber Freund, du wirst jetzt hier erhalten, du bleibst schön in der Leitung, dass wir uns mal nachher miteinander verständigen können. Ich kann den da kurz mal ansprechen und mal beruhigen. Ja, dass man mal so ein bisschen, bleib du mal dran. Okay. Hallo, wer ist denn da? Hallo, Michaela. Hallo, Michaela. Bist du tendenziell eher, sagen wir mal, eine normale Radio 1-Hörerin? Ganz normale Radio. Ja, und du musst ja jetzt wahrscheinlich total Kopfsausen haben. Dröhnt dir der Schädel zu platzen? Ne, ja, täglich eigentlich. Ja, nee, ich meine jetzt gerade, im Moment. Nee, warum? Naja, weiß ich nicht. Weil ich hier so einen Alarm, wie eine Tütenmücke hier einen Alarm mache. Das ist man ja, doch gar nicht gewohnt, so oder? Ja, man denkt, es ist schon wieder Fukushima hier im Radio oder was? Okay, Michaela warst du? Richtig. Michaela, du bleib jetzt mal schön in die Leitung. Ich setze dich hier auf eine Warteschleife. Okay. Da hörst du vielleicht schöne Dudelmusik, GEMA-freie Dudelmusik, dass der Sender hier nicht endlos Kosten hat. Aber du weißt, du bist gut aufgehoben. Ja? Das denke ich mir. Und dann mach dir schon mal ein bisschen Gedanken. Du wirst scharfe Fragen von mir gestellt bekommen. Möglicherweise so ja nach dem Alter. Lass dir da was einfallen. Oh, du weißt, Frauen werden danach nicht so gerne gefragt. Und dann reden wir miteinander, ja? Alles klar. Bis gleich. Genau. So, Sir Henry. Ja. Sag mal, du bist aus Sachsen aber auch nicht weggekommen, oder was? Wie bitte? Du bist aus Sachsen aber auch nicht weggekommen. Nein, möchte ich auch gar nicht. Warum denn nicht? Die ziehen doch alle nach Berlin. Nein, also abgesehen von den schrecklichen Radioprogrammen, die es hier gibt, ist es hier eigentlich ganz angenehm. Also insofern, wieso? Weil es so entvölkert ist, weil da so kaum Menschen sind. Und wenn, dann sind es auch nur Sachsen, oder? Ja. Also das ist ja in Berlin anders. Vorhin der Typ, der mich hergefahren hat. Oi. Wir müssen gleich Schluss machen. Der Typ, der mich hergefahren hat, der ist jetzt seit einem halben Jahr in Berlin, Hesse, und hat noch keinen gleichaltrigen Berliner getroffen. Ist dir genauso. Ja, ist aber auch super. Ich bleibe lieber in der Heimat, auch wenn ich in eine etwas größere Stadt gezogen bin, aber man kennt halt sich doch irgendwo. Aber ich sag dir, Berlin ist schon geil. Das ist ein wirklicher Melting Pot. Da gibt es aber keinen Schnee. Wie hier die deutschen Volksstämme miteinander verschmelzen, das ist unglaublich. Da gibt es keinen Schnee? Nee. Klar gibt es Schnee, aber keine Berge. Das ist richtig, außer die Müggelberge. Ja, naja, aber das ist doch, bist du wirklich so abfahrts? Ich bin ja Langlauf eher, dass ich dann schön mit, stimmt ja. Genau, Plastetüte unter den Hintern und dann Berg runter, wa? Ja, mit zwei Bindungen, Plastetüte und etwas steifer. Was heißt mit zwei Bindungen? Ach, mit zwei Bindungen, ah ja, gut, okay. Ja, was macht denn dein Leben sonst so? Wir haben jetzt noch eine Minute, würde ich sagen. Und dann ist aber Michaela dran, oder wer? Genau, um zum Thema zurückzukommen. Anmerken lassen habe ich mir früher nichts. Und zwar bin ich früher noch als Schüler, als Abiturient, zur Telefonzelle des Nachts geschlichen, um bei dir anzurufen. Und ich weiß nicht, ob meine Eltern das bis heute wissen. Ach, super. Mensch, das sind dann aber wirklich Geschichten, die ich dann immer total rührend finde. Wenn dann Leute so mit Elternverbot unter der Bettdecke Radio gehört haben oder eben zur Telefonzelle geschlichen sind oder Angst vor der Telefonrechnung hatten und so. In der Kälte gestanden und versucht, teilweise über mehrere Stunden dich zu erreichen. Hin und wieder hat es geklappt, manchmal nicht. Aber ja, ich habe mir nichts anmerken lassen. Aber dann ist doch jetzt schön, dass es aber trotzdem jetzt geklappt hat. Wenn ich es geschafft habe. Sir Henry, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir eine schöne Sendung. Es ist schön, dich mal wieder gehört zu haben. Okay, vielen Dank. Tschüss. Viel Erfolg. Ciao. Bis gleich. Wir werden alle genug zu essen haben und hässliche, teure Pullover tragen in einer Fußgängerzone rund um die Welt. Von Bali bis nach Bielefeld. Völker der Erde, seid ihr bereit? Bad Salzuflen weltweit. Radio 1. Das Berlinale Radio. Wir bringen die 63. Filmfestspiele direkt zu Ihnen nach Hause. Erleben Sie ab 7. Februar auf Radio 1 den Berlinale Talk live aus dem Radio 1 Bus am Potsdamer Platz und den Berlinale Night Talk mit Knut Elstermann und prominenten Gästen. Live aus der Radio 1 XX Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz und als Videolivestream im Internet. Alle Infos, Audios und Videos auf radio1.de. Radio 1. Das Berlinale Radio. Für Erwachsene. Werbung. Was hast du, das ich nicht habe? Jetzt erhalten Sie zum Alfa Romeo Giulietta Turismo das QV Sportiva Paket im Wert von 3.770 Euro bis zum 28. Februar gratis dazu. Und auf alle Alfa Romeo Modelle 4 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Ich bin Giulietta. Lerne mich kennen oder versuche mir zu widerstehen. Bei allen teilnehmenden Alfa Romeo Partnern. Weil Verrückte nie genug bekommen können, hat Mediamarkt jetzt das 15,6 Zoll Samsung Notebook mit mattem Display, Intel Core i3, 8 GB Arbeitsspeicher, 500 GB Festplatte und mit scharfer Nvidia GeForce GT 620M Grafikkarte für sensationelle 479 Euro. Jetzt in allen 18 Mediamärkten in Berlin und Brandenburg. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Die meisten Vorsätze haben mit Verzicht zu tun. Das macht doch keinen Spaß. Wie wär's also mit einem Vorsatz, bei dem du dir sogar was gönnst? Zum Beispiel frischen Wind für dein Wohnzimmer. Bei IKEA findest du jetzt alles, was du dafür brauchst. Viele Sofas, TV-Möbel, neue Textilien und andere tolle Ideen. Also fahr schnell los in dein IKEA-Einrichtungshaus. Steuererklärungen bleiben kompliziert. Beziehungen bleiben kompliziert. Politik bleibt kompliziert. Rundfunkbeitrag ist ab sofort einfach. Der neue Rundfunkbeitrag. Eine Wohnung, ein Beitrag. Einfach für alle. Infos unter www.rundfunkbeitrag.de. Radio 1. Nachrichten. Um 11.30 Uhr mit Michael Mellinger. Die Zahl der Arbeitslosen ist zum ersten Mal wieder über die 3-Millionen-Marke gestiegen. Es ist laut Bundesagentur für Arbeit der höchste Stand seit fast 2 Jahren. In Berlin und Brandenburg waren im Januar rund 366.000 Menschen ohne bezahlte Arbeit. Der Bundestag hat den Bundeswehreinsatz in Afghanistan mit großer Mehrheit um weitere 13 Monate verlängert. Das neue Mandat sieht vor, die Truppe weiter zu verkleinern. Ende 2014 soll der Kampfeinsatz zu Ende sein. Der Europäische Gerichtshof hat erneut die Rechte von Fluggästen gestärkt. Laut dem Urteil müssen Airline-Kunden auch dann betreuen, wenn Flüge wegen außergewöhnlicher Umstände annulliert werden. Damit haben Passagiere, die wegen Naturkatastrophen gestrandet sind, Anspruch auf mehrtägige Versorgung. Geklagt hatte eine Reisende, die nach dem Ausbruch des isländischen Vulkans eine Woche lang festsaß und von ihrer Fluglinie nicht betreut wurde. In Griechenland sind heute erneut tausende Menschen im Streik. Die Beschäftigten protestieren gegen den Sparkurs der Regierung, den die internationalen Geldgeber im Gegenzug für Milliardenhilfen fordern. In der Hauptstadt Athen ist der öffentliche Nahverkehr erheblich eingeschränkt. In den Krankenhäusern gibt es lediglich eine Notversorgung. Die New York Times ist Ziel eines massiven Hackerangriffs aus China geworden. Dabei seien die Passwörter aller Beschäftigten der Zeitung gestohlen worden, berichtet das Blatt. Die Angreifer hätten sich Zugang zu den Computern von Mitarbeitern verschafft. Die Attacke fiel mit der Arbeit an einem Bericht über das Vermögen der Familie des chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao zusammen. Das waren die Radio 1 Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Judith Maro. Radio 1. Wetter. Die aktuellen Temperaturen im Sendegebiet liegen bei 6 Grad in Forst und auch in Pritzwalk. 7 sind es in Frankfurt-Oder und Berlin-Tegel. Cottbus meldet 8 und bis zu 10 Grad sind maximal noch drin heute. Momentan ist es noch immer mal wieder sonnig. Zumindest blitzt die Sonne durch. Tagsüber zieht sich's dann aber wieder zu und es setzt dann auch Regen ein, der zum Abend hin dann wieder nachlässt. Nachts wird es dann dementsprechend nur selten ein paar Tropfen geben und es wird vor allem wechselnd bewölkt, teilweise aber auch aufklarend bei 5 bis 3 Grad. Und morgen wird es vor allem in der ersten Tageshälfte angenehm, weil öfter die Sonne durchblitzt. Zum Abend hin zieht sich's dann wieder zu und von der Elbe setzt neuer Regen ein bei 6 bis 9 in Berlin um 8 Grad maximal. Verkehr. Auf der A10, dem nördlichen Ring Richtung Havelland, wird noch etwa eine halbe Stunde lang gebaut zwischen Birkenwerder und dem Kreuz Oranienburg. Solange ist noch die rechte Spur gesperrt. Im Stadtverkehr Berlin gibt's gute Nachrichten aus Heiligensee. Die Feuerwehr hat ihren Einsatz auf der Sandhauser Straße beendet und die Vollsperrung wurde aufgehoben. Auch der Markgrafendamm in Friedrichshain ist jetzt wieder offen. Momentan gibt's aber rundherum noch Stau, vor allem auf der Stralauer Allee, wie sie ihn gemeldet haben. Auf der B2 zwischen Blankenburger Pflasterweg und Ordnetstraße wird in beiden Richtungen gebaut, deshalb ist die Fahrbahn verengt und vor allem im Berufsverkehr müssen sie dort mit Stau rechnen. Ebenso auf der Heerstraße stadteinwärts, dort eine Baustelle zwischen Jaffee-Straße und Theodor-Heuss-Platz. Die rechte Spur ist gesperrt und in Mitte ist die Hiroshima-Straße noch bis 15 Uhr komplett gesperrt zwischen Tiergartenstraße und Reichpietschufer. Grund ist dort eine Demonstration. Jede Menge Blitzer gibt es und zwar gleich zweimal im Dreieck Potsdam. In Richtung südlichen Berliner Ring einmal, also von der A9 kommend und in Gegenrichtung auf der A10 in Richtung A9 Richtung Leipzig. Auf der A24 stehen sie zweimal in Richtung Berlin, einmal kurz hinter Neuruppin Süd und nochmal in Höhe Kremmen. In Richtung Hamburg blitzt es kurz vor Herzsprung und in Berlin-Adlershof auf dem Ernst-Ruska-Ufer direkt an der Autobahnbrücke in Richtung Adlergestell. Weitere Infos von Ihnen nehmen wir gerne an. Die Nummer dafür ist die 0331 70 99 888. Danke für Ihre Hilfe und gute Fahrt. Die Rückkehr der Radiolegenden. Yes, that is the sound created by Radio 1. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Tag, liebe unjunge, orientierungslose Menschen. Wir haben die Gelegenheit, hier miteinander zu telefonieren zum Thema nichts anmerken lassen. Wer so Situationen kennt, in denen er sich hatte nichts anmerken lassen, vielleicht besondere Art, der könnte hier anrufen. Wer einen Beruf verfolgt, der darin besteht, dass man sich nichts anmerken lassen soll, der kann auch hier anrufen. 0331 70 99 111. 70 99 111. Und die anderen, die nicht durchkommen oder nicht zu Wort kommen, hätten die Gelegenheit, auf dem halbautomatischen Anrufbeantworter sich darüber zu beschweren, dass sie dafür ihren Servicebeitrag nicht zu leisten bereit sind. Das gehört sich ja überhaupt nicht, was da jetzt gerade am Radio stattfindet. Oder man könnte anrufen, ja, ich würde gern meinen Servicebeitrag, wie das jetzt heißt, erhöhen. So eine wunderbare Sendung, das wäre hier der Ort, das loszuwerden. Der halbautomatische Anrufbeantworter ist geschaltet. 0331 für Potsdam 70 99 555. Dieser Anschluss ist vorübergehend erreichbar. So, Michaela, oder? Ja, richtig. Jetzt glühen hier aber die Leitungen. Mensch, wir nehmen mal gleich noch jemanden dazu, war, dass man die Leute gleich paarweise hier abfrühstücken kann. Hallo, wer bist du? Anderer unbekannter Anrufer. Wer bist du? Ja, ich bin Frank. Also Frank? Ich darf mir ohne anmerken. Super, okay, ja, jetzt aber erstmal Michaela. Ja, Höflichkeit, genau. Wir wollen mal die Dame ausreden lassen. Michaela, ja, klar, du hattest jetzt genug Zeit zu überlegen. Wie alt bist du denn? Hast du dir was Gutes einfallen lassen? Lass dir bestimmt merken. 45 bin ich. 45? Ja. Na, ja. Spitze, eine junge Frau. Genau. Und immer noch orientierungslos und weiß nicht, was mit dem Leben anzufangen ist. Genau so ist es. Ehrlich? Ja. Was machst du beruflich? Was arbeitest du? Ja, das ist es eben. Da darf ich mir auch mal nichts anmerken lassen. Ich verkaufe Mode, ja. Wieso denn? Kann man sich... Darf man sich dann nicht... Ach, du musst immer sagen, passt, sieht dufte aus. Genau so ist es. Ja, ja, echt? Olle Schrippen, junge Kleider, oder wie? Ist das Problem? Ja, wird unter, ja. Also kommt alles vor, ne? Und dann muss man halt sehen, dass man das gut verkauft. Los, jetzt sag mal, ne? Sag mal so einen Extremfall. Von nichts anmerken lassen dürfen. Der Extremfall ist, wenn jetzt eine Konfektionsgröße 48 daherkommt, die sich in ein 40er Teil schmeißen möchte. Ah. Unbedingt, ja. Und das machen die dann aber. Mensch, Frank, halt doch mal die Klappe, sonst ziehe ich hier runter. Ja, ich glaube, da muss mein Hund begrüßen mal. Ja. Heißt der Kuttner? Wenn es dehnbares Material ist, dann passt es auch. Es ist dann eben der Körper nah, sagen wir mal so. Ja. Ach so, Stretch ist doch super. Ja, genau. Naja, klar, ist aber, ich meine, im Grunde ist es doch so, für den Mann ist es doch praktisch. Dieselbe Menge Frau, aber weniger Kleid. Ich finde ist doch, auch. Kostet doch weniger wahrscheinlich, oder? Naja, es kostet weniger, vor allem du hast mehr davon, ne? Ich sag mal, wenn das ach so, na, der hat, jedes Stückchen der, Fleisch stimmt, mehr. Stimmt, der hat aufs Kleid gerechnet mehr Frau fürs Geld. Genau. Ja, super. Insofern, Mädels, zieht euch alle Untergrößen an. Sag mal, ist es eigentlich eher hilfreich, wenn Männer dabei sind oder ist es weniger hilfreich, wenn Männer dabei sind beim Einkauf? Also ich sag, in meisten Fällen ist es weniger hilfreich. Ja, wieso weil, denn? Die Männer sind so unmotiviert irgendwie dabei. Ja. Die setzen sich dann so hin irgendwie. Ja, kenn ich. Ja, verziehen kein Gesicht. Ja, kenn so. Ich. Ja, wenn du meinst, nimm noch. Ja, kenn ich. Und das finde ich völlig daneben. Also, sag mal, ich als Mann mit dir muss ich Freude zeigen. Ja, dann muss ich mich ach, meinst du ehrlich? Ansonsten soll ich es lassen. Oh, nee, das ist doch jetzt aber ein bisschen viel verlangt. Also, wenn man zum Beispiel bezahlt, dann noch Freude zeigen. Ist ja echt ein bisschen fett, oder? Ja, du, ich jetzt mal ernst, egal wer da bezahlt. Ja, also ich sag mal, es gibt ja Gegenden, wo die Frauen mehr Geld haben als die Männer. Ja. Das ist jetzt mal nicht so interessant. Aber ich sag mal so, entweder sag ich als Kerl, ja, Schatzi, wir gehen shoppen, ich freue mich, oder ich sag, geh mal alleine. Also, ja. Ja, aber wenn man sagt, geh mal alleine, dann kann man ja auch gleich die Scheidung einreichen. Oder? Also, das sehe ich nicht so. Nee. Natürlich. Ich bin auch jemand, der dann immer draußen steht und auf Klo muss, Hunger hat, gerne innen rauchen würde und so. Und dann, nein, komm mal mit rein, sag mal, wie du es findest. Oh, was soll man da sagen? Also, ich lasse meinen Schatz. Zähne zusammenbeißen, nicht anmerken lassen. Du nimmst deinen Schatzi mit drin? Nee, du lässt ihn draußen. Du lässt ihn zu Hause. Es sei denn, er hat Lust dazu. Meistens ist er sehr aufgeschlossen, sag ich mal. Ehrlich? Ja, aber nun bin ich auch nicht so stressig. Ist das wirklich ein Mann, den du da als Mann hast? Ja, und was? Vielleicht lebst du in einer lesbischen Beziehung, hast du das ja nicht gemerkt. Ja, nee, das hätte ich gemerkt. Oder? Ja. Na, aber Männer, die sich so sensibel verhalten? Ja, er ist ein Sensibler. Das ja? Ist wahr. Aber das ist doch dann, das widerspricht doch im Grunde dem Begriff des Mannes. Sensibilität. Nein, das ist eben nicht der Fall. Ja, das ist eine Ausnahme. Okay. Musst du vielleicht noch was lernen, weiß ich nicht. Gut, Mensch, Michaela, von wo hast du eigentlich angerufen? Warum? Nee, von wo? Ach, von Zehlendorf hier. Zehlendorf? Ja. Mensch, ist ja direkt Berlin. Ja, genau. Ah, Berlin ist eine geile Stadt, oder? Ja. Ach, Mensch, Kinder, also, zieht alle nach Berlin. Du in Berlin. Ach, weil ich gerne in Berlin lebe. Oh, ich werd verrückt. Mitte. Ja. Zehlendorf ist da noch ein bisschen ruhig? Bei mir rennen ja nur Irre rum. Ziemlich ruhig, sehr ruhig. Zu ruhig eigentlich, ja. Bei mir rennen nur Irre rum. Ach, egal. Ich kann jetzt hier nicht klagen. Ich werde ja nicht für Klagen bezahlt. Nee. Michaela, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, ich danke, dass ich mal anrufen durfte, dass mir mal jemand zugehört hat. Okay, das ist ja meine Stärke. Wobei zuhören ist eigentlich nicht meine Stärke, sondern dazwischenquatschen, deswegen, oder? Deswegen, du warst eigentlich ziemlich, also du hast mich echt ausreden lassen. Ich danke dir. Weil ich höflich bin, das ist old school. Ja? Ein Mann, der über Anstand, nicht sensibel, aber über Anstand verfügt da. Jemand, der noch den Frauen die Tür aufmacht, um dann hinterher kicken zu können. Okay, danke, Michaela, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Und Frank, mach's gut, wa? Ja, genau. Franki, du hast hier noch ein bisschen Pause. Ich muss jetzt hier Radio-Secret machen. Na, mach doch mal. Kennst du Radio-Secret? Ja, kenn ich. Tu mal was, Mensch. Na super, dann hör schön zu. Wenn du Glück hast, hast du was gewonnen. Okay. Zum Wahl, was kann man hier gewinnen? Radio 1 Comic der Woche aus dem Kreuzberg Comic Laden Modern Graphic. Das Grab Alexander des Großen könntest du gewinnen. Hör genau zu. Der Kollege Auerbach fährt jetzt hier die Maschine ab. Radio Secret. Achtung, Achtung. Turn the radio on. Yes, I guess that's the thing directly in front of me. Können wir langsam anfangen? Hallo nach Deutschland. Radio Secrets. Das Radio-Legenden-Quiz. When you love her by the radio phone. Ende der 90er Jahre war die Hamburger Radiolandschaft grauenvoll. Jeder kommerzielle Sender dudelte die gleichen grauenvollen Songs. Auch der Sender, in dem ich als Morningshow-Moderator arbeitete, Mix 95, machte da keine Ausnahme. Mir ging dieser Einheitsbrei mächtig auf den Senkel. Deshalb fasste ich im Juli 1999 einen folgenschweren Entschluss. An jenem Tag, als unsere Morningshow nach zweimonatiger Relaunch-Phase in neuem Gewand, aber mit genau den gleichen alten schlimmen Songs auf Sendung gehen sollte, war ich um 3 Uhr morgens als Erster im Studio. Ich knallte die Studiotür zu und schloss von innen ab. Mein Plan war es, mit einer einzigartigen Aktion gegen den allgegenwärtigen musikalischen Einheitsbrei zu protestieren. Ich wollte in einer Endlosschleife nur 2 Titel immer und immer wieder spielen. Kein Gequatsche, keine Nachrichten, keine Uhrzeit, kein Wetter, kein Verkehr. Als Erstes ließ ich Dancing Queen von ABBA laufen. Danach kam der andere Song. Und dann wieder ABBA. Spätestens nach dem 3. Mal ABBA hatte sich die gesamte Redaktion vor dem Studio versammelt und hämmerte wild gegen die Tür. Ich ließ mich jedoch nicht beirren, sondern spielte wieder das schwedische Quartett. Der Programmchef holte sogar die Feuerwehr. Nach 4 Stunden, in denen ich nur ABBA und diesen anderen Song spielte, bekamen sie die Studiotür endlich geöffnet und der Spuk war vorbei. Wenn mir nur wieder einfiele, welches der andere Song war. Heute sagen wir adieu, ihr kleinen Hausfrauen. This is the final countdown. Radio Secrets. So, und die Lösung ist... Nein, darf ich ja nicht sagen. Ihr müsst hier anrufen. Draußen sitzt Traudel und die sucht sich dann den Gewinner aus. Wer die richtige Antwort hat, ruft hier an. Jetzt anrufen. 0331 70 99 111. Aber wer die falsche Antwort hat, der kann eigentlich auch hier anrufen. Jetzt anrufen. 0331 70 99 111. Und wer sich dann nachher hier am Sprechfunk quasi beteiligen will, zum Thema... nicht anmerken lassen, der könnte hier anrufen. Jetzt anrufen. 0331 70 99 111. Genau, und wir hören jetzt in der Zwischenzeit noch ein bisschen Musik, solange die Leitungen hier gewinnermäßig quasi blockiert sind. Und zwar einen meiner ganz großen Lieblingssongs, der extrem kurz ist, aber den kriegen wir hin. X-Ray Specs, eine der ganz großen Punk-Bands, Polystyrene, die inzwischen gestorben ist, am Gesang. Und das Tolle ist dieses seltsame Saxophon, was dann da immer mitspielt. X-Ray Specs, I'm a Cliché. Das gilt ja im Grunde auch für irgendwie Radiolegenden. What's he like, Mavis? He's a real... Falscher Song, richtiger Song. I am a cliché. Yeah. Gewinner steht fest. Er heißt Daniel. Und wer jetzt hier anruft, läuft Gefahr, in mein offenes Kommunikationsmesser zu laufen. Wir reden hier gemeinsam über das Thema Nichts anmerken lassen. Hallo Frank. Hi, grüß dich, Kuttner. Kannst du noch? Ja, na, gerade so. Na, frag mich mal. Ja, na, du Mann, ihr seid ja immer so alle unhöflich. Ich stelle eine Frage, ja, wird so blöd, beantwortet ohne mal die höfliche Gegenfrage. Lieber Rademoderator, wie geht es dir? Du bist doch auch nicht mehr der Jüngste. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass du hier drei Stunden wie ein Irrer im Studio rumzappelst und ununterbrochen redest. Draußen werden sowieso jetzt der traditionelle Radio-Reinshörer, der wird verrückt. Ja, pass mal auf, ich sollte mir ja nicht anmerken lassen, wa? Ich bin natürlich stinkesauer eigentlich. Ah, super. Pass auf, merkt man ja nicht. Frei, wa? Was ja selten ist. Du findest natürlich geil, dass ich dich hören kann. Ja. Findet auch geil, dass du jetzt jeden Mittwoch Sendung machst, hast du ja gesagt, wa? Machst du ja jetzt immer von 12 bis um 2, wa? Ja, ist klar, logisch. So ist das eh ne. Aber ich wollte zu meinem Bäcker gehen, verstehst du? Und mein Bäcker im Rosenthaler haben sie einfach zugemacht. Ach so. Da bin ich stinkesauer. Stinkesauer. Ja, aber man merkt es dir überhaupt gar nicht an. Du kommst ja hier als ein heiteres, jugendliches Gemüt rüber. Das ist ja unglaublich, Frank. Wie machst du das nur? Du bist ja wirklich ein Perfektionist, ein Chamäleon quasi, ein Stimmungschamäleon. Na, hör auf, sag ich dir. Ja, aber mir merkt man ja auch nicht an, dass ich total sauer bin. Im Grunde ist es heute oben ein freier Tag gewesen. Und was mache ich jetzt hier? Stehe im Radio und beleidige die Hörer. Das macht doch ja nicht. Ist doch geil. Ja. Übrigens, mach schwabistische Bemerkung. Wie bitte? Du bist mir ja nochmal schuldig. Was bin ich dir schuldig? Du hast mir in Hellersdorf mal bei einer Buchlesung, kannst du dich dran erinnern bestimmt. Ja, klar, erinnere ich mich. Ja, hast du dein Sprechfunkbuch verkauft? Ich kannte doch die Hörer alle persönlich. Ich will ja keine Werbung machen, wa? Ja, nee. Und da hast du mir eine Widmung geschrieben. Da fehlt eine Widmung für meinen kleinen Sohn noch drin, du. Ach so. Das ist nicht in Ordnung. Und die habe ich versprochen, oder was? Dein Sohn ist wahrscheinlich 5 Jahre später gekommen. Du kannst ja jetzt nicht vorher 5 Jahre früher eine Widmung verlangen für ein Kind, was noch nicht mal unterwegs ist. Ja, ich wollte dir das mal so sagen, wa? Das sind so Sachen, die ich mir jetzt mal erstmal nicht anmerken kann. Ja, das ist dir gelungen, das mal so zu sagen. Aber es hinterlässt doch einen sehr ungünstigen Eindruck bei mir. Ja, siehst du? Ja. Ist ja auch mal nicht schlecht, wenn ich dich mal in die Defensive kriege, wa? Nee, nicht Defensive, sondern nur, dass ich jetzt schlechte Laune habe quasi. Ach komm, hör doch auf, ey. Frank, ja von so einem feiner Frank, machen. Hellersdorf. Ja, wie viele Kinder hast du denn inzwischen? Zwei. Ach. Zwei geile Söhne. Und mehr hast du nicht geschafft, oder was? Nee, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, sagen sie alle. Ja, Logo. Ich will nicht. Ich will keine Millionen. Nee. Ich will nicht mehr Geld. Ja, super. Was? Ja. Ja, ein bisschen. Die sind schon alle viel. Das machen wir schon. Das ist ja was anderes. Das wisst ihr. Ja, genau. Ja. Mann, Frank, lass mich. Aber sag mal, Jens. Was hast du denn eigentlich vor, wenn du dann mittwochs immer von 12 bis um 2 denn was machst? Wenn ihr ironisch ist, bin ich it. Okay, nee, Frank. Aber das wäre richtig hammer geil. Ja, super. Für dich? Ja, für mich. Ja, weil du da schön auf deiner Möbelhübner-Couch rumfläzen kannst und schön Radio hören. Nee, und ich muss hier im Studio stehen, die haben ja nicht mal einen Stuhl. In meinem Alter. Pass mal auf, ich sitze ja normalerweise im Büro, war ja so ein richtiger Oller, Sesselfurster, weißt du? Und da sitzen lauter nette Brandenburger Kollegen, weißt du? Und die kennen dich alle ja nicht, weil die, obwohl du immer sagst, dass Frechheit. Das geil ist, ich bin ja in der Minderheit da, wa? Naja, ich glaube, das wird schon aber was mit dem Mittwoch, ich habe gehört, Radio 1 ist ja jetzt hier runtergezogen ins Erdgeschoss, da sitzt eigentlich Antenne Brandenburg, weil oben wird umgebaut, da wird das eine Studio zum Sauerstoffzelt ausgestattet, dass ich dann weiter toll Sendung machen kann. Okay, das Frank. Kann man dann treffen, wa? Ja, super, genau. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, Juti, wa? Okay, tschüss. Ich muss aber vielleicht eine Warnung für die normalen Radio 1-Hörer hier ablassen, die ich dann auch durchaus immer manchmal bei den Videoschnipselvorträgen mache. Ich muss mich nochmal entschuldigen. Liebe Hörer, die das nicht gewohnt sind und die tendenziell eher aus dem süddeutschen Raum kommen, ich weiß, dass bei Ihnen der Eindruck entstehen muss, dass Sie jetzt Tinnitus im Ohr haben. Es ist aber kein Tinnitus, es ist der ganz einfache Effekt, dass ich schneller rede, als Sie hören können. Das heißt, Sie werden nach Ende der Sendung noch 1,5 Stunden Text von mir im Ohr haben. Sie müssen nicht zum Arzt gehen, arrangieren Sie sich einfach damit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, wer bist du denn? Heinz Rudolf, ich komme aus Paderborn. Heinz Rudolf? Muss ich noch mehr sagen? Ach, dieser schwere, dieser irgendwie lehmklumpenhafte Sprachgestus. Wunderbar. Paderborn. Ich lebe aber schon seit 25 Jahren in Berlin. Merkt man dir aber nicht an. Und jetzt auch in Brandenburg. Und ich wollte mal fragen, ob du vielleicht den Pressesprecher vom Flughafen machen könntest. Ich finde, das passt. Sag mal, das ist doch jetzt, nehme ich mal an, eine verkleidete Beleidigung, die ich mir hier anhören muss, oder was? Nee, ich finde, das passt wirklich, weil das, ich weiß nicht, aber egal. Ich kannst du vielleicht noch mal begründen, wie stellst du dir denn vor, dass ich da auf dem leeren Flugfeld stehe und irgendwie so lange rede, bis die Flugzeuge starten, diese oder was? Diese Pressekonferenzen sind doch mittlerweile wirklich eine Klamotte. Und da braucht man nochmal einen richtigen Mann, der das dass man da richtig Performance macht. Ja, aber ich wollte was ganz anderes. Ich wollte sagen... Ja, Manuela, hättest du mal lieber mit was ganz anderem angefangen. Das war jetzt ein ungünstiger Gesprächseinstieg. Okay. Manuela ist meine Lebensgefährtin und die grüße ich erstmal. Hallo Manuela. Sag mal, jetzt fängt das an. Ich fange gleich an, Karten zu verlosen. Ja. Und ich komme nämlich aus dem Westen und sie ist aus dem Osten. Ja, hast du aber Pech gehabt. Und damals. Blöde Kombination. Voll ätzend, diesen Kuttner. Und nee, nicht den Kuttner, sondern die Ostfrauen fanden das. Genau! Weil die sind intelligenter als Westmänner. Und daran merkst du es. Nach 20 Jahren habe ich es verstanden. Und jetzt möchte ich gerne, dass du da... Der Paderborner, der braucht 20 Jahre. Er kapiert, was los ist in der Welt. Ich komme ja auch aus Paderborn. Aber du hast gut daran getan, dir eine Ostfrau zu nehmen. Trotzdem die teilweise sehr ungehörig und widersetzig sind und eigensinnig. Ja. Und ich wollte dass man manchmal zum Dirndl greifen möchte. Ich habe ganz früher in Tegel gearbeitet am Flugplatz und hatte dann mal ein Flugzeug und dann bin ich immer in Schönefeld gelandet und sie hat nämlich in Amerika gearbeitet. Du hattest ein Flugzeug? Na klar, ein Westflugzeug aus Amerika. Was bist du denn für einer? Mit amerikanischem Hoheitskennzeichen. Richtig, ein eigenes Flugzeug? Na klar. Hast du richtig so Immobilientricksereien, arme Rentner um ihr Erspartes gebracht, immer schön in Tegel mit dem eigenen Flugzeug? Oh, ich verachte dich. Ja. Und dann habe ich aber im Osten gewohnt, weil es billiger war, sonst hätte ich mir das ja nicht leisten können. Geht auch noch. Ja. Hat ein eigenes Flugzeug und nimmt den Ostlern die billigen Wohnungen weg. So ist es. Mein Lieber, das sind die Verwerfungen der deutschen Einheit. Gell? Das ist es, mein jetzt Lieber. Jetzt kommt die Strafe. Jetzt wird dieser blöde, neue, komische Flughafen nicht fertig, deswegen... Ach so. Ich wollte fragen, ob du den Pressesprecher machen kannst. Nee, mache ich nicht. Dann kann ich auch als Stadionsprecher zu den Eisbären gehen oder irgend sowas. Weiß ich nicht. Gut. Heinz Rudolf. Heißt du zufällig Kunze und singst? Mm-mm. Nee, gut. Aber singst du trotzdem manchmal? Manchmal. So, gut. Dann würde ich mal sagen, Heinz Rudolf, dann würde ich mich von dir mit einem schnöden Tschüssikowski, sowas muss es auch geben, verabschieden. Aber ich würde dich dann doch bitten, die herzlichsten, wärmsten Grüße an Manuela auszurichten. Und sie hört ja auch die mir doch bis auf ihre Männerentscheidung eigentlich eine recht intelligente Frau zu sein scheint. Da reden wir, haben auch schon viel, und im Übrigen komme ich ja auch Paderborn ist gleich katholische Erziehung und mehr muss ich glaube ich nicht sagen, okay? Ja. Mehr muss ich nicht mehr sagen. Gut, Heinz Rudolf, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüssi. So, hallo, wer bist denn du da? Arthur! Ja, wir haben rufen die Kerle an, sag mal. Man macht hier eine schöne Frauensendung, aber dann rufen nur Männer an. Fürchterlich. Ja, so, Arthur! Arthur von Buntholz. Arthur von Buntholz? Ja, ich bin deutscher Volksdichter. Muss ich? Echt? Naja, klar. Na, dann mach doch mal einen schönen Reim auf Kuttner. Hast du reimt sich nichts. Gewusst, weißt du? Was? Hast du gesagt, hab ich nicht gewusst. Was habe ich gesagt, hast du nicht gewusst? Naja, ich habe auch nicht gewusst, dass ich Volksdichter bin. Ach so, ja. Und du willst mich jetzt hier aber irgendwie ein bisschen... Nee, verstehe ich nicht. Na, pass auf, ich habe mir mal für wenig Geld im Internet ein Zelt bestellt. Kannst du? Ich wollte mal schon mal vorbereiten auf zukünftige schlechte Zeiten. Ja. Ich packe das Ding zu Hause aus. Ich dachte, jetzt beißt man raus. Am Klettverschluss mit jedem Röschen, weil es verzierte zweimal Döschen. Im Boden unten war ein Loch. Ich dachte, was kommt jetzt noch? Da kam noch was, ich musste mal kneifen. Eine Wände rot mit weißen Streifen. Da kommt vielleicht in ein Lofen, malt einen Strich und tut einen Doofen. Ich wach dann auf in meinem Bett und denke, ich liege im Lazarett. Nee, meine Kinder, hab ich gedacht und das Ding zur Post gebracht. Nun hab ich nichts für schlechte Zeiten, muss man anders vorbereiten. Schlechte Zeiten, kein Geld, kein Zelt, der Panik eben auf dem Kartoffelfeld. Ja, sag mal, ich habe mal eine Frage. Was würdest du denken, wenn du so eine Leute wie dich jetzt eben im Radio hören würdest? Ja, würde ich denken, naja, schöne Macke der People. Ja, würde ich mal auch denken. Und mich damit quasi von dir verabschieden und sagen wir mal auf Verdacht eine Musik spielen, von der ich jetzt auch nicht genau weiß, welche. Doch hier, jetzt, Mann. Kick mal aber trotzdem noch bei YouTube, dafür zu hoch, Arthur von Buntholz. Arthur von Buntholz? Ja. Ja. Aber YouTube ist ja freiwillig, wa? Ja, deswegen ja. Muss man ja selber kicken. Deswegen ja. Ja, na, da habe ich, glaube ich, nochmal Glück gehabt. YouTube. Und viele, viele andere auch. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Tschüss. Bis gleich.

Offiziell kommentiert Israel das wie üblich nicht. Das waren die Radio 1 Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Judith Maru. Radio 1. Wetter. Es hat ziemlich gestürmt die letzte Nacht und es geht auch heute tagsüber windig weiter. Das Ganze bei Höchstwerten zwischen 7 Grad im Norden und 10 Grad im Süden Brandenburgs, in Berlin um 8 Grad. Und diese Höchstwerte haben wir auch fast erreicht. Im Osten Brandenburgs, in Oder Nähe, blitzt noch länger Sonne durch. Von Westen zieht sich's aber immer mehr zu. Und auch abends wird im Osten der Regen ankommen. Wobei im Abendverlauf es dann auch wieder auflockern soll. Dann sinkt die Schauerneigung wieder. Nachts wird es dann dementsprechend nur höchst selten ein paar Tropfen geben. Der Wind lässt langsam nach heute Nacht, bei Tiefstwerten von Ost nach West zwischen 5 und 3 Grad. Und morgen wiederholt sich das heutige Wetter. Anfangs ist es nämlich aufgelockert. Da gibt es auch kaum Schauer. Später dann wieder dichtere Wolken und von Westen tauchen neue Regenwolken auf. Die Höchstwerte bleiben aber nahezu gleich bei 6 bis 9 Grad. Verkehr. Auf der B5 zwischen Gumtow und der Ampelkreuzung Küritz. Achtung bitte, dort ist ein Hund auf der Fahrbahn unterwegs. Also in beiden Richtungen bitte Vorsicht zwischen Gumtow und der Ampelkreuzung Küritz. Im Stadtverkehr Berlin auf der B2 wird seit heute Morgen gebaut. Zwischen Blankenburger Pflasterweg und Ortnitzstraße wegen dieser Bauarbeiten ist in beiden Richtungen die Fahrbahn verengt. Und vor allem im Berufsverkehr müssen Sie dort mit Stau rechnen. Aktuell stockt es ein wenig stadteinwärts. In Mitte ist die Hiromosch-Roshima-Straße noch bis 15 Uhr gesperrt wegen einer Demonstration zwischen Tiergartenstraße und Reichpiet. Ufer. Und auf der Heerstraße stadteinwärts müssen Sie immer wieder mit Stau rechnen aufgrund von Bauarbeiten kurz vorm Theodor-Heuss-Platz. Dort ist die rechte Spur gesperrt. Blitze haben Sie uns durchgesagt auf der A13 Richtung Dresden, kurz hinter Karlau, auf der A113 im Schönefelder Kreuz und zwar im Übergang auf den südlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Potsdam. Auf der B158 steht einer am Ortsausgang Bad Freienwalde in Richtung Berlin. Zwischen Kletzke und Bad Wilsnack kann es Sie erwischen, sowie in Berlin-Marienfelde auf der Bugower Chaussee. Und wenn Sie weitere Blitze entdecken unterwegs, dann melden Sie die einfach dazu über die 0331 70 99 888. Vielen Dank und gute Fahrt. Die Rückkehr der Radiolegenden. Oh, yes, that is the sound created by Radio 1. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Und habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, Kinder, ich glaube, die sind ja beim Radio alle ein bisschen verrückt geworden. Eben als Nachrichten waren, kam Jan, Kuttner, du musst mal rauskommen, du musst raus. Und da musste ich raus und dachte, jetzt steht der Chef da und ich verschossen oder irgendwas nischt. Da haben die vom Fernsehen eine Schminktante geholt und mich geschminkt. Dabei ist es doch Radio. Ich sehe überhaupt gar nicht durch. Ja, was, wir telefonieren gleich weiter. Ich will vorher aber nochmal ein bisschen hier die Pathos-Schleife einziehen. Es scheint mir doch alles ein bisschen zu irdisch, zu... So jetzt auch. Seid still! Genau. Schwestern. Genau. Haltet inne. Richtig. Brüder. Ja, liebe Radio 1-Hörer. Rinnen. Spürt ihr nicht auf, wie die Erde erzittert? Ja, oder? Das kann man wohl sagen. Das ist die Erde. Ist es. Er ist es, richtig, genau. Er ist in dem Fall Icke. So, wir telefonieren hier schön rum zum Thema nichts anmerken lassen. Das wäre die Telefonnummer. 0331 70 99 111. Eieiei, ihr zwei Schönen, ihr wartet ja schon ewig, oder? Ah ja. Hallo, wer seid ihr überhaupt? Links fängt an. Hallo, links. Hallo? Ja, na, das ist doch rechts. Links ja. Fängt an. Der andere. Ja, hallo, anderer. Ja, wie heißt du? Stefan. Da kannst du sagen, dass du Stefan, da musst du dich nicht als anderer anreden. Ach so, das klingt, der andere Stefan halt. Nee, du bist doch der andere, du bist Stefan. Stefan, wer, und wer ist der andere? Also der nicht Stefan? Der nicht Stefan ist Hendrik. Hendrik? Nee, seht, sag mal, könnt ihr das nicht gleich sagen? Ich bin Hendrik, mein Name ist Hendrik, ich bin so und so alt, ich verdiene so und so viel Geld im Monat, ich lebe in einer festen Beziehung. So, jetzt nochmal von vorne. Stefan. Also, ich du heißt also Stefan? Ich bin einem Werbespot von der Grundgesetz Einzugszentrale inspiriert angerufen. Weil, oder? Genau. Letzten Endes ist ja Diktatur ja nicht so schlimm, wenn man nur ordentlich Werbung macht. Ja. Und im Grunde genommen brauchen wir uns doch eigentlich alle nur nicht anmerken lassen. Richtig. Also passt doch eigentlich alles zusammen. Ja, zumal die jetzt auch so einen schönen Namen gefunden haben, oder Servicebeitrag. Ach, da könnte ich mich rinlegen, Servicebeitrag. Ah, oder? Das ist doch wie ein. Ja, wie so ein. Wie in einer. Ja, genau. Das ist doch wie so Milch, Honig in der Badewanne. Servicebeitrag. Vorher Gebühren, wie ich Gebühren hasse. Aber Servicebeitrag. Ah, das war alles, was du sagen wolltest. Dafür hast du eine halbe Stunde gewartet. Das ist doch ein klassischer Wutbürger, Stefan. Sitzt eine halbe Stunde in der Leitung, nur um sich über die Bühren zu beschweren. Nein, Wutbürger, nicht Wutbürger. Wutbürger, nee, das war jetzt, du warst Wutbürger. Anstatt zu sagen, naja, wunderbar, Herr Kuttner, bei Ihnen sind meine Gebühren wirklich gut aufgehoben. Können Sie aber mir Ihre Nummer, Ihre Kontonummer geben, dass ich die direkt nicht, überweisen kann? Nicht bezahlen möchten. Wie bitte? Merkst du nicht, dass wir jetzt total durcheinander reden? Wir sind doch voll im Vollbesitz unserer Geistes. Steffen, ich wollte jetzt hier bloß nochmal die Spielregeln klar machen. Wenn Gott spricht, in dem Fall Icke, dann hältst du da bitte mal den Mund. Sonst reden wir übereinander und der normale Hörer wird... Jetzt mischt der andere sich auch ein. Ja, das ist, so, ich muss jetzt mal sortieren. Ja, nicht mehr ganz Berlin. Wie bitte? Und die Schwaben freuen sich immer, wenn ich dann immer... Mensch, keine schwabistischen Bemerkungen hier. Also gezielt durcheinander bringe. Ja. Haben sie einen heiden Spaß dran? Ach, Schwaben ist ja aber auch so ein gemeiner Oberbegriff, oder? Die gelten ja quasi alle als Schwaben. Also alle anderen, genau. Oder? Genau. Alles, was südlich von Berlin ist, Schwaben. Alles, was nördlich von Berlin ist, im Grunde auch Schwaben. Gibt eigentlich nur Berliner und Schwaben. Ja, gut, dann fühlen wir uns also nicht umsonst umzingelt. Ja. Genau. Dann den Hendrik ran. Ja, schnell. Wie? Was soll ich machen? Steh mal ran, den Hendrik, da den Menschen. Sag mal, Steffen, gibst du mir jetzt hier die Befehle oder was? Mein lieber Freund, das wird jetzt aber hier sofort mit dem Ausschluss vom Gespräch bestraft. Tschüss! Jetzt habe ich den Falschen zugemacht. Nee, glaube ich nicht. Nee, du bist der Hendrik, wa? Ich bin Hendrik, genau. Ja, Hendrik, du gedulde dich mal. Was ist denn der Steffen? Der ist jetzt total mundfaul geworden. Steffen! Hat der aufgelegt? Hast du nicht gerade aufgelegt? Hallo Steffen? Da kommt's total. Steffen, ich hab mich schon gewundert. Ich habe gedacht, du hast was gelernt, indem du mal nichts sagst. Aber ich merke bloß, ich habe den falschen Regler gezogen. Dein Nichtsagen, deine Klugheit bestand darin, dass dein Regler zu war. Mensch, Meier, so mein lieber Freund, jetzt habe ich ja aber die Faxen dicke. Jetzt schmeiß ich dich aber raus. Tschüss. Ja, gut, und ja, schwupp, genau. Man muss bloß schneller sein als der Hörer. Das ist die eigentliche Kunst. Weißt du, wen ich jetzt hier rausschmeißen muss? Ja, der hat sie selber aufgegeben. Super. Hendrik? Ja. Von wo aus rufst du an? Nordberlin. Ach so, Kreuzberg. Mensch, ich dachte, dass mal einer aus irgendwie aus der Mongolei anruft, nee, oder irgendwie was Schönes. Irgendwas Interessantes. Auf Fritz gehört beim Blue Moon. Deswegen. Ja. Genau. Und deswegen, und sag mal, ist ja jetzt ein bisschen was aus dir geworden. Wie alt warst du denn, als du das damals gehört hast, als junger Mensch unter der Bettdecke? 16. Ganz aufgeregt. 14, 15, 16. Ja, richtig. Ah, ja. Manchmal Verspannung in die Hose gepullert, oder? Nee, immer aufgenommen, weil es zu immer spät aufgenommen, kam. Genau. Und jetzt hatte ich so eine Radiosendung gewissermaßen geprägt und geformt. Und jetzt würde mich aber interessieren, was ist aus dir geworden? Was halbwegs anständig? Muss ich mich jetzt schämen für die Hörer von früher? Student. Also, Student? Wie alt bist du denn? 21. Ach so, na, das geht ja. Ja. Na, sag mal, dann warst du aber jünger als 16. Ja, dann war ich, na gut, dann war ich. Die letzte Sendung war vor 5 oder 6 Jahren. Da warst du also 15. Und wann hast du angefangen? Mit 8 wahrscheinlich. Schöner mit der Schultüte im Bette gesessen. Genau. Student, was studierst du denn? Jetzt sag bitte nicht BWL. Informatik. Naja, das geht doch. VWL als Nebenfach. Ja, VWL als Nebenfach. Ja, man muss ja auch mal was anderes machen, ne? Nicht nur so abnörden. Wieso denn? Lieber Nerd als irrer Banker, oder? Ja, gut, das ist auf jeden Fall richtig. Ja? Ja. Du bist halt der. Okay, sag mal, nichts anmerken lassen, ist ja das Thema, Hendrik. Ich hoffe, du hast auch wegen des Themas angerufen. Oder jetzt sind das nur nostalgische Gründe. Was nein, du denkst, früher war alles besser, so schön. Ah, guck nur deine Stimme im Radio. Nee. Ach, so wunderbar. Ich hab ja auch eine bestimmte Sache. Und zwar wollte ich, ich weiß nicht, ob du den dabei hast, den Winnie Pooh von damals. Nee, habe ich leider nicht dabei. Ah. Ja. Ja doch, ich hab ihn dabei, aber die CD ist so zerkratzt, dass die, das, ich wollte auch die Bonbonfabrik spielen und ja, leider nicht, tut mir leid. Och Mann. Wisst ihr was? Nicht anmerken lassen. Henrik. Ja, stimmt eigentlich. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, gerne. Ja, okay. Tschüss. Mach weiter, ciao. So, und jetzt holen wir uns mal hier in Hallo. Wer bist du denn da? Hallo? Hi. Ja, genau, du. Sascha, hi. Ach so, Sascha, hi? Ja, nee. Ist Hai ein Nachname? Komma, Hai. Brauchst du einen Nachnamen? Achso, Sascha, Komma, Hai, Ausrufezeichen. Ja, hallo Jürgen. Komm, lass uns jetzt mit Satzzeichen sprechen, Punkt. ja, apropos nichts anmerken lassen. Nach einem kommt eigentlich Punkt, Punkt, Punkt. Anmerken lassen. Wie denn? Nee, also so eine Anekdote. Also wir waren damals in der WG, haben halt auch immer wieder die Sendung gehört. Und wir hatten ja nichts. Wir hatten kein Telefon, da hatten wir so einen reichen... Stimmt, wir im Osten hatten doch nichts. Ja, wir hatten da nicht. Wir und hatten noch nicht. Der kam aus Bremen, der hatte so ein C-Funk-Telefon, kennst du noch, ne? Nee. Und wir haben doch so einen, so uralten Kästen. Also so wie ein Handy praktisch. Genau. Aber so. Eben als so Trafokasten quasi. Und ich habe mich ein einziges Mal getraut, ja, anzurufen. Dachte, super Beitrag, habe ich viel zu sagen. Eine Dreiviertelstunde, über 25 Euro haben wir in den Sand gesetzt. Und dann sagst du, hallo, hier, Sascha, ran und verdrückst dich und drückst mich weg. Und oh Gott. Richtig weh. Oh. Richtig aber soll ich mal was sagen, was dich vielleicht ein bisschen berühren wird? Ich schäme mich noch heute dafür. Ja, ich meine, ich hab's nicht mitgekriegt, aber jetzt, wo ich's weiß... Die Scham, die wird jetzt du, noch ein du soll, paar Tage Es ist wirklich schade, dass das kein Fernsehen ist. Ich kann mich so ausdrucksstark schämen. Ja, vielleicht die Kollegen hier im Studio senken alle die Blicke, weil die diese Schamanblick nicht aushalten. Aber die Schamesröte wird ja jetzt weggeschminkt anscheinend. Die Schamesröte haben sie richtig zentimeterdick Puder drunter, dass ich aussehe, wie wenn ich Brandenburg aktuell moderieren wollte. Ist weg, aber trotzdem, ja, vom Gesichtsaus, ich bin ja so mimisch stark. Teilweise so der ganze Körper hat meine Scham hat meinen ganzen Körper ergriffen. Ja, ne, richtig. So ging's mir Habitus-Scham. Jahre voller Wut, ne? Ja, ach so, ach Mensch. Ich habe mich dann nie wieder getraut, Mensch. Ah, und ich traue mich jetzt quasi nicht, dich jetzt wegzudrücken. Trotzdem kannst du dir vorstellen, ich gebe nur Schönritt, was ich mir vorstellen könnte. Henrik, ich danke dir sehr für deinen. Nee, ich bin nicht Henrik. Ach so. Ich war der davor. Ist so real. Wer bist denn du dann? Immer noch Sascha. Sascha? Ja. Seit wann bist du denn Sascha? Du warst ja eben noch Henrik. Sag mal, ihr verstellt euch aber auch. Das ist ein Trickser-Publikum, die hier anrufen. Sagen, hey, hier ist Henrik, um mich dann nur korrigieren zu können. Ich bin Sascha, ich bin schon die ganze Zeit Sascha. Ich glaub dir kein Wort. So ein verlogenes Pack hier im Radio. Henrik. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Henrik. Du musst mich korrigieren und sagen, du bist Sascha. Sonst macht es keinen Spaß. Henrik. Der hätte sein können, links ist Henrik. Nee, der ist schon weg. Henrik. Nee, du, ich bin Sascha. Henrik. Vielen Dank für den Anruf. Ja, bitte. War schön, mit dir zu sprechen, Henrik. Tschüssi. Super, hallo, wer ist denn da? Hier ist Mario. Los, wir machen mal hier gleich wieder Pärchenbetrieb. Sag mal, überhaupt gar keine Frau. Und doch, vorhin war eine Frau. Wer ist Mario und wer ist noch? Werner. Ja, Mario moin. Und Werner. Ja, das ist doch mal eine Kombination. Genau. Ich rufe aus Brandenburg an der Havel an. Ach, na, das ist doch mal schön. Ja. Genau. Wie ist denn... Hallo? Ja. Was jetzt? Also das ist Werner, wa? Mario? Ja, das war Icke. Ja, Mario. Ich bin aus Brandenburg an der Havel. Genau. Sag mal, Thema hast du im Groben mitbekommen, hoffe ich. Ja. Ja? Ich lass mir das ja nicht anmerken, dass ich noch keinen Ruf nach Fessenheim gehört habe. Ach so. Ich glaube, die haben den Sender, die haben das Telefon da abgestellt. Fessenheim. Ach, hey. Ja. Das ist bitter, oder? Ja, das war ganz schön, weil man wusste, so, das finde ich aber auch eine Frechheit, im Atomkraftwerk das Servicetelefon abzuschalten. Ja. Weil solange jemand rangeht, weiß man, das steht noch. Ja, ist noch. Und jetzt ruft man an und keiner geht ran und man denkt, vielleicht ist es explodiert. Ohne dass es explodiert wäre. Ja, und die lassen sich nicht anmerken. Ja, Frechheit. Mensch, Mario. Gut, alles klar. Hast du die Lassie Singers wenigstens dabei? Nein, die Lassie, ich kann ja in der Sendung, was ich hier alles spielen wollte an Musik. Ich habe einen riesen Koffer dabei und komme ja nicht dazu. Warum? Weil ich mich hier 3 Stunden lang voll labern lassen muss. Und nicht dazwischen komme quasi. Ach, Mario. Ey, danke dir für den Anruf. Okay. Tschüss. So, Werner. Ja, moin. Moin. Sitzt du im Auto oder was? Oder bist du Pilot? Autopilot. Was? Ja. Ich wollte sagen, ich anmerken lassen, wird schwierig. Wenn ich morgen die Zeit einschalte, kriege ich einen Herzmodder. Wieso? Bitte? Morgen schläfst du ein und heute weißt du ja nicht, wo du zuerst denn hören sollst. Ach so. Weil es einfach erfrischend ist. Aber eigentlich ist es doch, dass man heute den Herzkoller kriegt, oder? Nee. Man muss ja ein bisschen mehr Action sein. Ich habe hier schon ein paar von den RBB-Einsatzwagen mit Blaulicht vom Hof fahren sehen. Die zur Hörerbetreuung. Voll Defibrillator, Sauerstoff, Maske, alles. Ich glaube eher, die anderen Moderatoren abgefahren. Nee. Na klar. Ja, Werner, wohin bist du denn unterwegs? Du, ich fahre hier das flache Land, ich weiß nicht noch. Was machst du, Versicherungsvertreter? Schön, liebe Oma, Sie brauchen eine Schiffsuntergangsversicherung. Nee, ich verkaufe Beton. Beton? Ja, klar. Ach, super. Die alle zu, genau. Ja, wie verkauft man denn Beton? Dann gehst du da nach Hause irgendwo, klingelst da bei so einem Einfamilienhäuschen und sagst, hey, Sie brauchen noch ein bisschen Beton. Hier, ihr scheiß Teppich, wie sieht denn das aus im Wohnzimmer? Betonieren wir schön. Genau, gießen wir alle zu, der Rasen auch schneiden, weil er den nicht mäht und nicht pflegt, da machen wir Beton rüber. Genau. Ach, das ist ja der Trend, sowieso auf den Dörfern, oder? Der Hang zum Beton, Pflastern, dieser scheiß Rasen überall, das Gras, ich werde verrückt, diese ganze Grün immer mähen und so, man kommt nicht hinterher. Das ist ja nur Allergien von. Genau, ja, schön Beton und dann mit Lotuslack versiegeln, wow, und da muss man nur mit einem feuchten Lappen über den Hof gehen. Gibt ja alles in Farbe, kannst ja alles. Alles in Farbe, genau. Farbe, was ist denn so der Renner unter Beton gerade? Pink? Grau, glaube ich. Grau? Grau, ja. Ist ja jetzt nicht so eine originelle Farbe für Beton. Nee, aber ist am günstigsten. Ja, am günstigsten. Ach, dann sind die auch noch knickerig. Echt, betonieren den Hof und haben dann nicht mal Geld für Farbe. Da möchte man noch verrückt werden. So sind sie. Ja, so sind sie. Ja. Werner. Ja. Dann wünsche ich dir heute total tolle Betonabschlussgeschäfte. Ja. Sieh zu, dass er nicht zu früh abbindet. Okay. Vielen Dank. Naja, gib mir Mühe. Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Dein Herz. Ach nee, ist der falsche. Aber ich hab's doch jetzt hier gefunden, oder? Mal kicken, ist das hier. My life is starting over again. Daniel Johnston. Over again, my friend. My fame is spreading across the land. Now I've got me a band, got me a band. My fame is spreading across the land. My life is starting over again, I know that there's no the years of suffering and pain, there's no one to blame except myself. But my life is starting over again. Ich meine, wenn Danny singen kann, dann kann ich mir nur erlauben, nicht singen zu können. Daniel Johnston, sowieso einer der ganz Großen. Das habe ich jetzt hier schnell noch entdeckt. Und dann telefonieren wir noch kurz. Но хотя в том и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пу-трам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пум. Winnie Pooh auf Russisch. Und wen haben wir hier? Quotenfrau. Wen? Quotenfrau? Quotenfrau. Bist nicht die Erste. Na, nee, aber, die Schönste. Ah, sowieso. Ja. Und ich fülle auch noch meinen Dirndl aus. Echt? Oh. Mensch, du würdest einen Dirndl wirklich gut ausfüllen. Ja. Haha, willkommen bei den FDP-Wählern. Über die darf man keine Witze machen. Das weckt sofort die Mutterinstinkte. Selbst bei mir, ich überlege, ob ich nächste Mal nicht FDP wähle. Wenn die alle immer auf schon Liegende eintreten, dann haben sie meine Sympathie. Nee, die sind nicht hübsch genug zum Wählen. Ja? Ach, der letzte, bei dem ich traurig war, vor der FDP, das war Honecker. Mhm. Da waren so alle so gemein. Ja. Jetzt sind sie alle so gemein zur FDP. Aber wenn morgen Bundestagswahl wäre, ich wüsste, was ich wähle. So, wie war denn dein Name, Schöne? Miriam. Miriam. Ist das jetzt, wenn ich Schöne zu dir sage? Das finde ich gut. Ja, echt? Ja. Na, nicht, dass es nachher Beschwerden gibt. Nee, Schöne. Und dann kommt hier wieder der Frauenbeauftragte vom RBB runter und Herr Kuttner, Sie können die Frauen nicht schön nennen, da fühlen die sich total angegriffen. Nö, ich finde das gut. Ja. Schön. Schön, wa? Ja, schön, meine Schöne. Mhm. Miriam. So, nichts anmerken lassen, war ja eigentlich ein Thema. Keine Ahnung, ich bin gerade aus dem Biomarkt gekommen, natürlich, und habe nur gehört, es rufen keine Frauen an. Da aus dem Biomarkt? Ich natürlich, natürlich. Ach echt, was hast du denn da gekauft im Biomarkt? Ach so, Amaranth und Quinoa. Und was ist ein Amaranth, was ist ein Quinoa? Ist das was zum Essen? Das sind alles Getreidearten. Ach so, echt, und was macht man damit? Mhm. Na, wie Reis kochen. Aha, was es alles gibt, oder? Mhm. Aber dann kann man doch gleich Reis kochen. Nee, wenn die Reis, ist. Reis ist, glaube ich, nicht so gut. Reis? Da nee. Ist irgendwas drin, was Reis, nicht... Reis dann irgendwo drin und man weiß nicht worin, oder? Genau, auf Ema hat man. Darf man auch nicht sagen, oder? Weiß ich nicht. Oh, jetzt kommt der Chinesenbeauftragte vom RBB. Halleluja. Ah, ich kann mir hier nur Eier ein. Miriam, Thema ist sich nicht anmerken lassen. Ja, das ist gut, das kann ich. Ja, wie denn? Ja, ja, aber ja. Erzähl doch mal, hast du schon mal in spektakulärer Art und Weise geschafft, dir wirklich nichts anmerken zu lassen? Mein ganzes Leben lang. Ehrlich? Ja. Und was hast du dir denn nicht anmerken lassen? Die abgrundtiefe Langeweile. Ach so. Im Zwischenspiel der Du bist der immer Menschen. Als Spaßrakete unterwegs, aber eigentlich ist dir total langweilig und man merkt es dir nicht an. Na doch, aber ich kann mich nicht süß verstellen, das ist mein Problem. Na, dann bist du jetzt aber nicht gerade Spezialistin für nicht anmerken lassen. Ich bilde es mir doch ein. Du aber bildest dir ein, es... mich. Ach so. Du bildest dir ein, langweilig. Dass du es dir nicht anmerken lässt, man merkt es aber nicht. Ja, ich merke es nicht oder die anderen merken es nicht, ich weiß es nicht. Ja, Mann nichts anmerken wäre dann dein... Frau. Die über, Frau. Ja. Frau, Frau, Frau. Jetzt, Frau auf, immer fängt hier, jetzt auf immer fängt hier die Gender-Diskussion an. Immer wieder. Nur weil ich MAN verwendet habe. Ja, ja, ja. FRAU. Ja. Frau lässt... FRAU. Frau, Frau nichts anmerken lassen. Genau. Findest, bist du Fan von großes I? Findest du großes nein. I super? Nein, nee? Lächerlich. Ach so, na, ich frage ja nur... Ich finde großes I genauso lächerlich wie zeitnah und Zeitfenster. Ich hier als, als Moderator großes I in? Drinnen. Genau. Miriam, ich glaube, wir müssen jetzt tendenziell gleich ein bisschen so ein bisschen, so, also so ein bisschen quasi wie Schluss machen, wenn du verstehst, lass was ich meine. Ja, ich will dir das nur ganz vorsichtig beibringen, dass nicht, dass du denkst, na, das ist aber ein Rüpel und ein rüder Typ da im Radio, sondern richtig, lass es mich auf so eine feminine Weise versuchen, dir beizubringen. Ich weine erst, wenn du aufgelegt hast. Es, ja, wir werden gleich, wird ein Zustand eintreten, den man durchaus beschreiben könnte, als wir, dass wir da nicht mehr miteinander telefonieren werden und du wirst das Gefühl genau, du wirst das Gefühl haben, dass ich aufgelegt hätte und das Gefühl wird so ja nicht trügen. Das wird ja Miriam Schussikowski, viel Spaß mit dem Biogetreide. Ja, kein Reis. Okay, danke. Tschüss. Wir haben die ganz ganz fetten Acts. Wir haben ein eigenes Festival. Wir feiern nicht. Wir eskalieren. Das Berlin-Festival am 6. und 7. September auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof. Mehr Infos auf radio1.de. Das Berlin-Festival. Demut, Demut, Schweigen, Feucht. Mit Blur, den Pet Shop Boys, Turbostart und vielen anderen. Das Berlin-Festival. Für alle, die mit uns eskalieren und natürlich nur für Erwachsene. Werbung. Die Energiewende kommt. Aber was heißt das für Sie? Alles, was Sie über Energie und steigende Kosten wissen müssen und wie Sie Geld sparen können, lesen Sie jetzt in Super-Elo. Diese Woche mit dem Extraheft 100 Fragen und Antworten zur Energiewende. Am Donnerstag in Ihrer Super-Elo. Weil Verrückte nie genug bekommen können, hat Mediamarkt jetzt das 15,6 Zoll Samsung Notebook mit mattem Display, Intel Core i3, 8 GB Arbeitsspeicher, 500 GB Festplatte und mit scharfer Nvidia GeForce GT 620M Grafikkarte für sensationelle 479 Euro. Jetzt in allen 18 Mediamärkten in Berlin und Brandenburg. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Weißt, Kalle, dass dir Seidenbacher Müsli gut tut, das ist dir jetzt klar. Weißt aber auch, dass du ein gescheites Öl für deinen Salat brauchst. Nicht raffiniert, neu. Nicht von irgendwo, neu. Nimm das vom Seidenbacher. Seidenbacher Öle. Öle von Seidenbacher. Was macht die neue Senior Allnet Flat eigentlich so günstig? Ganz einfach. Der Preis. Nur 19,90 Euro im Monat. Inklusive Flat fürs Festnetz, für alle Handynetze und fürs Internet. Perfekt für Smartphones. Jetzt auf senior.de. Weil einfach, einfach, einfach ist. Die Hosen hatten Schlag. Die Liebe war frei. Die Spiele echte Hits. Und die Stars wild. Holen Sie sich die Bundesliga-Highlights der 70er auf DVD. Nur in Sportbild und solange der Vorrat reicht. Sportbild. Ohne geht nicht. Nur noch heute die Simio Allnet Flat 2 Monate gratis. Jetzt auf simio.de. Und zum dritten verkauft das Motorrad Baujahr 67 an den jungen Mann dort. Schatz, wie bezahlen wir das eigentlich? Mit einem Kredit. Ja, aber wenn wir... Dann zahlen wir die erste Rate später. Ist schon vereinbart. Und wenn... Dafür haben wir einen ratenfreien Monat. Der flexible Deutsche Bank Privatkredit. Jetzt zu Top-Konditionen. Ah, als nächstes ist Schmuck dran. Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft. Neu in der Hofpfisterei. Die Pfister Öko-Vollkornsonne. Das feine Vollkornbrot mit der kräftigen Kruste aus den Steinbacköfen der Hofpfisterei. Fein gemahlenes Öko-Dinkel- und Roggenvollkornmehl und gemahlene Öko-Sonnenblumenkerne verleihen der Pfister Öko-Vollkornsonne ihren unverwechselbar milden Geschmack. Neu in der Hofpfisterei. Die Pfister Öko-Vollkornsonne. Radio 1. Nachrichten. Um 12.30 Uhr mit Michael Menninger. 11 Tage nach der Landtagswahl in Niedersachsen steht der rot-grüne Wahlsieg nun auch amtlich fest. Dem Endergebnis zufolge konnten sich SPD und Grüne jeweils steigern und erreichten zusammen 46,3%. Als weiterhin stärkste Kraft kommt die CDU auf 36%, 6,5 Punkte weniger als 2008. Die FDP hatte sich um 1,7 Punkte auf 9,9% gesteigert. Aufgrund der Sitzverteilung im Hannoveraner Landtag haben SPD und Grüne eine knappe Mehrheit. Der Bundestag hat den Bundeswehreinsatz in Afghanistan mit großer Mehrheit um weitere 13 Monate verlängert. Das neue Mandat sieht vor, die Truppe weiter zu verkleinern. Ende 2014 soll der Kampfeinsatz zu Ende sein. Die Zahl der Arbeitslosen ist zum ersten Mal wieder über die 3-Millionen-Marke gestiegen. Es ist laut Bundesagentur für Arbeit der höchste Stand seit fast 2 Jahren. In Berlin und Brandenburg waren im Januar rund 366.000 Menschen ohne bezahlte Arbeit. Der Europäische Gerichtshof hat erneut die Rechte von Fluggästen gestärkt. Die Airlines müssen demnach Kunden auch dann betreuen, wenn Flüge wegen außergewöhnlicher Umstände annulliert werden. Geklagt hatte eine Reisende, die nach dem Ausbruch eines isländischen Vulkans eine Woche lang festsaß und von ihrer Fluglinie nicht betreut wurde. In Griechenland sind erneut tausende Menschen in einen Streik getreten. Sie protestieren gegen den Sparkurs der Regierung, den die internationalen Geldgeber im Gegenzug für Milliardenhilfen fordern. In Athen ist der öffentliche Nahverkehr erheblich eingeschränkt. In den Krankenhäusern gibt es lediglich eine Notversorgung. Das waren die Radio 1 Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Judith Maru. Radio 1. Wetter. Um die 7, 8 Grad werden verbreitet im Sendegebiet gemessen und damit haben wir die Höchstwerte von bis zu 10 Grad auch fast erreicht. Zumindest wenn Sie in Oder-Nähe wohnen, werden Sie noch etwas länger Sonne zu sehen bekommen. Ansonsten zieht es sich schon langsam zu. Von Westen her setzt dann später auch Regen ein. Der wird auch erst mal eine ganze Weile uns erhalten bleiben. Zum Abend hin lassen die Schauer dann aber nach und dann lockert es auch wieder auf. Nachts wird es dementsprechend wechselnd oder aber gering bewölkt. Es gibt auf jeden Fall nur selten Schauer bei Tiefstwerten zwischen 5 und 3 Grad. In Berlin bei 6 bis 4 Grad. Der Wind lässt über Nacht langsam nach und morgen wird es ähnlich wie heute, anfangs wolkig mit Auflockerung und durchaus ein bisschen Sonne. Später nähern sich von der Elbe neue Regenwolken bei 6 bis 9 Grad maximal. Verkehr. Achtung bitte, wenn Sie auf der A10, dem nördlichen Berliner Ring, Richtung Dreieck Havelland unterwegs sind. Zwischen dem Kreuz Oranienburg und Oberkrämer liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Im Stadtverkehr Berlin auf der A113 stadteinwärts. Zwischen den Tunneln Alt-Glienicke und Rodower Höhe ist die linke Spur wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Auf der B2 zwischen der A10 Abfahrt Weißensee und Berlin wird gebaut zwischen Blankenburger Pflasterweg und Ortschnittstraße. In beiden Richtungen ist die Fahrbahn verengt und vor allem im Berufsverkehr müssen Sie mit Stau rechnen. Derzeit stockt es ein bisschen stadteinwärts. In Mitte ist die Hiroshima-Straße noch bis ca. 15 Uhr komplett gesperrt wegen einer Demonstration. Das Ganze zwischen Tiergartenstraße und Reichpietschufer. Blitze haben sie uns jede Menge gemeldet. Auf der A24 stehen sie in Richtung Hamburg kurz vor Herzsprung und in der Gegenrichtung gleich zweimal. Einmal kurz hinter Neuruppin Süd und dann nochmal in Höhe Kremmen. Zwischen Kletzke und Bad Wilsner kann es sie erwischen und in Berlin-Zehlendorf auf der Potsdamer Chaussee stadteinwärts kurz vor der S-Bahn-Brücke. Sollte was fehlen in der Liste, können Sie es selbstverständlich ergänzen. Über die 0331 70 99 888. Wir bedanken uns dafür und wünschen gute Fahrt. Die Rückkehr der Radiolegenden. Oh, yes, that is the sound created by Radio 1. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, gleich sprechen wir mit dem Kollegen Halaschka, was der hier morgen wohl veranstaltet. Vorher noch eine kurze Musik. Und danach telefonieren wir dann noch bis zum Ende, bis die Sprenkleranlage hier angeht. Eine Musik, die mir ja total immer am Herzen lag, die hören wir jetzt, beziehungsweise hören wir kurz rein und kommen dann zum Kollegen Halaschka. Legende von morgen. Der Kollege Halaschka. Hallo, mein lieber Freund. Hallo, lieber Kuttner, ich grüße dich. So, sag mal, du hast aber auch ein sicheres Händchen, was so Vorgruppen betrifft, oder? Bei Stern hast du als Vorband Jauch gehabt, für Radiolegenden hast du mich als Vorband. Ist aber schon weit ins Spektrum, wa? Ich bin heilfroh darum, weil ja. Wenn ich höre die Legende von morgen, dann klingt das natürlich wie der gesendete Irrtum. Ich bin ja, also verglichen mit dir bin ich ja bestenfalls Legende in Ausbildung. Ich arbeite da noch schwer dran, bin dir aber sehr dankbar, dass so ein bisschen Legendenstaub vielleicht noch auf mich herabrieselt. Ja. Aber auf jeden Fall, ich glaube, ich habe dir den Boden bereitet. Du kannst morgen die Ernte einfahren. Ich denke, das wird eine große Sendung. Was machst denn du morgen? Ja, ich mache morgen, also ich finde es einen guten Leitspruch, den du heute losgeworden bist, nichts anmerken lassen. Ich versuche eigentlich auch da weiterzumachen, wo ich vor, ja, wie lange ist das her, 6 Jahren oder so aufgehört habe bei Radio 1. Ich hoffe, dass ich einfach nicht zu sehr störe im Programm und den Kollegen einen schönen Vormittag moderieren kann. Denn die sag mal, jetzt hast du dir aber ein bisschen viel Jauch zu Herzen genommen, oder? Einfach nicht stören im Programm. Nee, also ist ja also Legende, meine Güte, da erwarten die Menschen ja weiß Gott viel. Ich habe mir so ein kleines Wunschprogramm zusammenstellen dürfen und habe einfach ein paar Gesprächspartner mir eingeladen und auch einladen lassen. Ach, kannst du schon mal ihnen verraten? Ich meine, als Stern-TV, da hat man doch Zugriff auf alles, außer auf Brüderle. Das stimmt, der wird wahrscheinlich auch in 10 Jahren nichts sagen, ja. Aber... zum Beispiel der Kollege Jauch hat ausnahmsweise zugesagt, macht er sonst fast nie. Ach, echt? Wird als Interviewpartner zur Verfügung stehen, weil ich mir dachte, eine echte Radiolegende wollen wir schon im Programm haben. Und tatsächlich habe ich habe das mal nachgeschlagen, so als 14-, 15-Jähriger muss ich gewesen sein, habe ich mit der Universum Radiorekorder Richtantenne versucht, Bayern 3 einzufangen in meiner nordhessischen Heimat und habe Thomas Gottschalk und Günther Jauch im Radio gehört. Und über diese Zeit am Radiomikrofon wird er morgen berichten bei mir in der Sendung. Okay, Steffen, hast du noch irgendwas? Hast du eine neue Platte, ein neues Buch, irgendwas, was wir bewerben können? Noch was irgendwie? Jetzt von Profi zu Profi einfach mal. So. Ja, also ich könnte, wir haben zum Beispiel gestern Abend haben wir eine sehr schöne, erfolgreiche Stern-TV-Sendung abgeliefert, aber es ist jetzt zu spät, dafür Werbung zu machen. Ah ja, das vielleicht, stimmt. Vielleicht einfach nächsten Mittwoch mal wieder reinschalten. Ja, wir sind ja eigentlich verlässlich da seit 23 Jahren. Und aber für morgen hast du schon Radiolegenden bis zum Abend. Ansonsten, könntest du morgen Vormittag eigentlich frei? Also ich meine, wenn jetzt... Wir brauchen doch jemanden. Ja, okay, super. Verkehr mit Jürgen Kuttner. Du bist eingeladen. Ja, ich lege dich im Verkehr. Wenn du auf der Straße stehst und dumme Dinge machst, kommst du einfach morgen nochmal vorbei. Okay. Steffen, ich wünsche dir viel Spaß morgen. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank dir auch für die Sendung, weil das hat mir heute Morgen beim Aufstehen sehr viel Spaß gemacht. Okay, super. Danke. Ja, mir hat es beim Aufstehen keinen Spaß gemacht, zu wissen, so früh zur Arbeit zu müssen. Okay, aber du bist ja Profi. Vielen Dank. Tschüss, bis danke morgen. Dir. Ich drücke dir die Daumen. Ja? Okay, ciao. So, dann telefonieren wir jetzt hier irgendwie weiter. Wir haben quasi noch 23 Minuten in etwa und zum Schluss natürlich Schubert. Also den müssen wir quasi abziehen. Jetzt schauen wir mal, wer hier am längsten in der Leitung ist. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ja, genau. Moin, hier ist Stefan. Hallo, hey, Stefan. Guter. Ich rufe eigentlich nur an, weil ich mal Jackie grüßen wollte. Die fährt gerade nach an die Ostsee und trinkt sich da im Auto. Ja, das ist ja wunderbar gelungen. Ja. Danke. Hallo, tschüss. Jackie. Ja, tschüss. Ja, ihr grüßt. Sie grüßt. Mensch, sag mal, wollt ihr mich verarschen hier oder was? Können auch richtig anrufen, die ein Anliegen haben. Irgendwas Soziales, irgendwas mit Holz oder mit Frauen oder mit Behinderten oder mit Kindern, irgend sowas. Da rufen irgendwelche Leute an, hier. 0331 70 99 111. So, Freundchen, wer bist denn du? Bicke? Ist hier noch jemand anders im Raum? Weiß nicht, Tag, guten Abend. Schau dich mal um bei dir, wo bist denn du? Ich bin zu Hause, neben mir sitzt meine Frau. Ach so. Und, ja, hast du und gedacht, die spricht zu dir oder was? Ja, meine Frau hat an den Franken gesprochen. Sprechen. Wir wechseln seit 2 Jahren kein Wort mehr. Jetzt hat Tanja ein Wunder. Nee, immer nur per Telefon. Mit deiner Frau? Nee. Nee, ist aber eigentlich auch ganz praktisch, wa? Ist ein bisschen teurer, aber erleichtert so die Kommunikation irgendwie. Nee, ach, kostet ja nicht mehr, ist der Flatrate. Ja, stimmt, genau. Flatrate quatschen mit der Alten, super. Genau. Was macht denn da deine Frau neben dir? Die ist ja aber extrem stille. Die müsste doch jetzt vor Stolz platzen. Oh, ich darf nicht verraten. Die sitzt da vor dem Computer und schießt da so Bobbles ab gerade. Ach Gott. Ja. Sag mal, Vorsicht bei der Frauenwahl. Echt. Ja, die schießt da so bunte Bobbles. Ja, warte mal ein halbes Jahr, dann tragen die Bobbles deine Sicht. Und dann weißt du, jetzt ist so ein bisschen die Grenze des Ausschreitbaren der eigenen Beziehung erreicht. Ja. So, wie heißt du denn eigentlich? Na, Jochen. Ach so, warum sagst du denn nicht gleich? Hast du nicht auch gefragt? Du antwortest nur, wenn ich frage und nur, wenn ein Anwalt bzw. deine Frau dabei ist, oder? Ja. Ja, super. Jochen, nicht anmerken lassen. Ist eigentlich wahr, eigentlich sollte Thema sein quasi, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das ist doch schon immer scheiße gewesen, was das Thema war. Ich quatsch, wurde sowieso alles. Was du meinst du? Da war immer ein Thema und die Quatsch wurde immer was anderes. Das macht nichts, ich kann mir natürlich was überlegen. Du ruinierst hier meinen Ruf. Was sollen denn jetzt die Leute denken? Nein, die denken das sowieso nicht. Jochen! Bist du zufrieden mit deinem Vornamen? Nö. Dann nenne ich dich anders. Kannst du Jockel sagen? Nee, ich nenne dich Andreas. Andreas ist ja noch bescheuerter. Na und ist jetzt so groß ist der Unterschied nicht. Zwischen Jochen und Andreas. Aber Andreas spricht sich irgendwie besser, finde ich. So, Andreas. Nein, halt Andreas. Ja, Andreas. So, du hast ja was ausgedacht, hast du gesagt. Ja, also. Was denn? Na, ich kann das nicht. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Mir nicht anmerken lassen. Ach so. Nee? Wann hat man dir denn letztes Mal was angemerkt? Wann hat denn dann deine Frau dir etwas angemerkt, was sie eigentlich nicht anmerken sollte? Dir? Das gibt's nicht, weil ich versuche ja nicht erst mehr. Ach so, weil du bist gewissermaßen ein offenes Buch in den Händen deiner Frau und die blättert gleich bis zum Inhaltsverzeichnis oder Nachwort quasi Klappentext durch. Die weiß einfach, alles über dich. Durch. Ich bin einfach ein offenes Buch. Ja. Andreas, das war jetzt richtig eins der wirklich Radiogeschichte geschrieben habenden Gespräche mit dir. Richtig, das wird Einzug in jede deutsche Journalistenschule halten, wie man sich anständig schön im Radio unterhalten kann. Mit einer gewissen elementaren Herzlichkeit. Und die Tatjem? Oder wie heißt das hier? Ja, weiß ich auch nicht. Da musst du dich dann an die Journalistenschulen wenden. Ach, die. Gut. Andreas? Kuttner? Ja? Ich würde dich jetzt mal einfach praktisch rausschmeißen. Und ich würde versuchen, aber ich kündige das an, aber trotzdem würde ich gerne so für den Eindruck nach außen so total die Brutalo-Variante machen und sagen, Schluss jetzt, Knopf drücken. Aber nimm das nicht so persönlich, ist ja angekündigt jetzt, ja? Ach so, angekündigt, ja. Okay, ich würde jetzt vorher oder sagen, oh, der Typ geht mir so auf den Keks, hast du was dagegen? Sag das, los, komm. Ja. Komm, sag was dagegen. Oh Mann, Andreas, du gehst mir wirklich so auf den Keks, ey. Das hätte echt ein tolles Gespräch werden können. Mach dich hier vom Acker, schwupp weg ist er. Gut. So, Mann, wir haben aber einen halbautomatischen Anrufbeantworter, jetzt glaube ich auch noch. Mal sehen, der wird irgendwie von irgendwo eingespielt. Siehst du den? Ja, das schaffen wir schon noch. Wer bist denn du da? Hallo, Anne! Ja! Mensch, hallo. Anne, du klingst doch wie im weiten Sinne, sage ich mal, ohne dass du jetzt das Gefühl hast, ich will dir zu nahe zu treten, wie eine Frau, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin eine Frau. Richtig, echt? Mit allen erforderlichen Attributen, ja. Boah, was heißt denn alle erforderlichen Attribute? Na, wir schon. Jetzt fang hier nicht an rumzudirndeln. Ja, musst du jetzt mal nachdenken. Aber im Dirndl sehe ich auch gut aus, ja. Im was? Im Dirndl? Im Dirndl sehe ich auch gut aus. Du schreibst nicht für einen Stern, offensichtlich. Nee. Ein bisschen besser, wenn das. So, Anne, was machst du so beruflich? Was machst du zum Beispiel, wenn du jetzt nicht vormittags zu Hause rumlungerst auf deiner IKEA-Couch und wildfremde Leute im Radio anrufst? Na, ab morgen mache ich das nämlich nicht mehr, deswegen rufe ich nämlich an. Denn ab morgen muss ich mir nicht anmerken lassen, dass ich gar keine Lust habe, wieder arbeiten zu gehen. Ach so, was arbeitest du denn? Was musst du denn arbeiten? Bist du heute gerade krank? Nee, ich war in Elternzeit und ich muss ab morgen wieder Bücher verkaufen. Bücher? Na, es gibt doch Schlimmeres, als Bücher zu verkaufen, oder? Es gibt Schlimmeres, Fleisch oder so vielleicht. Jetzt nichts gegen Fleisch, aber du bist jetzt so richtig in so einem Buchladen, stehst du da und gibst du genau, Bücher. Genau, da ja? stehe ich da, sehe schick aus und wenn einer was will, dann sage ich dir. Ach super, wollen wir noch ein bisschen Werbung für deinen Buchladen machen? Nö. Nee, schade, nö. Sonst morgen Heerscharen von Leuten, die eine schick aussehende Buchverkäuferin sehen wollen. Dann mache ich für meinen Nicht-Arbeits-, aber Lieblingsbuchladen Werbung, ja? Ja, mach. Das ist Theobald Tiger in der Berliner Allee in Weißensee. Den finde ich ganz toll, da gehe ich auch privat gerne hin. Warum ist denn der so toll? Warum geht man als Buchhändlerin selber in einen fremden Buchladen? Na, weil es da anders ist. Ich arbeite in so einem ganz großen. Ah, ja, und da muss ich einen Namen nennen. Klein, genau. Nee, gar nicht. Ja, ja, ja. Da ist ganz klein und persönlich und niedlich und so. Ach so, super. Theobald genau. Tiger irgendwo in Berliner Allee in Pankow. Genau. Ja, da kann man da hingehen und dich vielleicht mal als Kundin begutachten, beobachten. Genau. Gibt es denn bei Buchkäufen manchmal so Situationen, dass man sich etwas nicht anmerken lassen darf? Ja, wenn es so in die erotische Richtung geht, da fragt dann durchaus mal ein komisch aussehender Mensch, ob man ihm nicht mal eine Passage vorlesen könnte. Was, ehrlich? Oh ja, das kommt oft vor. Na, ja. Das ist ja jetzt aber wirklich, das hat ja so einen Hang ins Übergriff hier, oder? Das ist ein Übergriff, total. Ja. Das nervt. Und was sagst du dann? Dann sage ich, dass ich das nicht machen werde und er kann sich das ja zu Hause von seiner Freundin vorlesen lassen. Dann fängt er natürlich sofort an zu heulen, weil er keine hat. Mann, ja, Frauen können aber auch so brutal sein. Ach, weißt du, wenn der mich da anquatscht im Laden auf meiner Arbeit so eklig, dann musst du auch was einstecken können, oder? Ja, recht hast du. Aber andererseits muss man auch Mitleid haben mit so traurigen Existenzen. Ist doch ja, nicht schön. Ja, das ist ein schmaler Grat zwischen Mitgefühl und Ekel, ne? Ja, ja, stimmt. Das liegt total eng beieinander oft, oder? Ich finde schon. Mitgefühl und Ekel geht mir aber genauso. Ja. Weil ich auch ganz schnell in die Ekelrichtung falle. Also jetzt nicht selber, sondern gefühlt empfindungsmäßig. Ja, oder so Fremdschämen und sowas, ne? Ja, ja, ja. Naja, auch Fremdschämen ist mir egal. Da kann mich inzwischen nicht mehr. Da liegen die Latten so hoch. Man sieht doch so viel Schwachsinn und Rotz und Debilität, dass man ja nicht mehr zum Fremdschämen kommt, oder? Man würde sich dauerfremdschämen, das ja, stimmt. Ja, ist ja jetzt gesellschaftsfähig geworden. Wird ja jetzt mit Servicebeitrag finanziert. Oder? Ach so, ja. Dschungelcamp ja, zum Grimme-Preis vorgeschlagen. Ich werde verrückt. Naja, ja, wie? Wer ach, das ist. Der Dschungeldings da. Dschungelcamp. So. Krempreis. Ja, holy, journalistische Auszeichnung. Dann geht morgen die Welt unter. Sag mal, Mädel, wie alt bist denn du? 28, dann will ich dir mal einen Satz mit auf deinen weiteren Lebensweg geben. Mach mal. Und der lautet: Früher war es echt besser. Und jetzt sagt einer, der früher wirklich noch kennt. Aber früher, So, Anne. Ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich danke auch. Okay, tschüss. Wir hören jetzt, glaube ich, den halbautomatischen Anrufbeantworter. Mal sehen, was da passiert ist. Ja, hier ist der Fred aus Berlin. Ich bin ein sehr treuer Hörer von Radio 1, aber die jetzige Sendung muss ich einfach abschalten, weil an Niveaulosigkeit ist es kaum noch zu toppen. Das Telefon. Hier ist Meister Popper. Es war 1995. Ich war 15 Jahre alt, als ich mit dir sprach. Ich fand's schön. Ja, hallo Kuttner, hier ist Johanna. Sag mal, lass mal das nächste Mal vor Sendung Speed oder Kokain weg, denn weniger ist doch meistens ein bisschen mehr. Und mein Herz rast total, wenn ich dich da so rumklappern höre. Aber jetzt wird's in schöner, blöder Art und Weise, wie es hier im Sender üblich ist, zusammengeschnitten. Ich werd nochmal verrückt. Ja, hallo. Ich wollte das nochmal richtigstellen gerade. Der Papst ist keine Frau oder war noch nie Frauen. Das sind Reptilien. Das ist sogar recht logisch. Also wir können ja mittlerweile davon ausgehen, dass es keine Theorie mehr ist, dass die sämtliche großen Herrscher der Erde oder der politischen Oberhäupter, mit Ausnahme von Kim Jong-il, Reptilien sind, die sich in ihrer Gestalt den Menschen angepasst haben, um uns zu regieren, seit ungefähr 3.500 Jahren. Und beim Papst ist das sogar noch ziemlich offensichtlich, wie er, nachdem er immer aus dem kalten Flugzeug aussteigt. aufsteigt, sich auf die warme Landebahn legt mit den Händen. Das ist als Küssen wird das von uns bedeutet. Das ist aber eigentlich, um den Blutkreislauf wieder in Ballung zu bringen. Also ich glaube, dass mit den Frauen, das ist eine Verschwörungstheorie, die auch eingebracht wurde, um noch ein kleines Häubchen Deckung wieder drüber zu legen, was aber eindeutig nicht stimmt. Also es sind belegt durch WikiLeaks, durch die CIA, milliardenschwere Forschungen, die da reingesteckt wurden. Es sind Reptilien. Tut das nicht eigentlich weh, wenn man so viel weiß? Sag mal, hat Dörne schon angerufen? Wäre schön, wenn der sich mal melden würde, oder? Hallo, hier ist Verena aus Berlin. Ich wollte eigentlich nur liebe Grüße an Kuttner dalassen und nichts anmerken lassen. Kuttner, lass dir nicht anmerken, dass es das Thema schon mal gab in der Sendung. Irgendwann 1995. Ich befürchte, dass heute doch viele entgegen der Losung des Tages etwas anmerken werden. Ich möchte zur Sendung Kuttner etwas sagen. Und zwar, also ich muss sagen, vom Sprachverhalten unmöglich. Die Witze mögen ganz schön sein, aber ansonsten, also ist es eigentlich, ja, für einen Radiosender nicht unbedingt passend. Don't give me your problems! So, der Frau mit Herzrasen will ich nur sagen, ich habe vorher Beruhigungsmittel genommen. Solltest mich mal erleben, wenn ich ohne Beruhigungsmittel anfange. Für all die, die ein Schleudertrauma haben, Sprachverhaltensgestörter hier hinter Mikrofon. Ja, das kommt hin und wieder vor. Und dem allerersten Anrufer würde ich gerne sagen, Niveau, lieber Freund, Niveau ist keine Handcreme. So, und jetzt machen wir hier noch, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, machen hier noch mal ein bisschen Alarm, vielleicht noch so eine Form von Schnelldurchlauf. Jeder kommt mal kurz zu Wort, wenn er denn hier anruft. 0331 70 99 111. Das war richtig. Die meisten Anrufer pro Zeiteinheit. Jetzt anrufen. 0331 70 99 111. So, Freundchen, wer bist denn du? Hallo. Hallo, Kena. Hallo, wer ist denn da? Gunther hier. Hallo. Gunther, wir können jetzt im Grunde nur Tag und Tschüss sagen, würde ich mal sagen. Und lass dich nicht unterkriegen, lass dich nicht anmerken. Nein, genau. Super, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Mal gucken, wer ist denn hier? Der nächste, hallo, wer bist denn du? Ja, Christopher. Christopher, Tag und Tschüss, würde ich mal sagen. Wieso denn? Du wolltest doch was Soziales hören? Nein, jetzt schnell durchlauf. Okay, drei Satz sozial. Drei Satz sozial. Wirklich soziale Angelegenheiten lassen sich in drei Sätzen formulieren. Auf jeden Fall. Ansonsten ist es nur Apparat, Verwaltung und die ganzen Spenden und Steuergelder verschwinden da. Los, also, drei Sätze. Drei Sätze. Morgen um 16 Uhr findet im Kinderjugendnachbarschaftszentrum in der Scheelestraße in Lichterfelde eine Inklusionsparty statt. Das heißt eine Disco für Menschen mit und ohne Behinderung inklusive Karaoke-Show. Klare Ansage, super. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. So, hallo, wer ist denn da? Hi, grüß dich, hier ist der Mario aus Frankfurt am Main. Ja, Mario, das ist jetzt Schnelldurchlauf. Du musst jetzt ganz schnell irgendwas Wichtiges sagen und dann machen wir Schluss. Okay, nichts anmerken lassen, aber ich ärgere mich, dass ich dauernd deinen Jingle verpasst habe heute, den Begrüßungsstart danach in Nachrichten. Kannst du nochmal spielen? Danke. Nee, den nimmst du hier wahrscheinlich dann irgendwie auch im Internet. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin Frank. Hallo, Frank. Ich arbeite mit Holz und deswegen habe ich jetzt angerufen, weil du vorhin dir gewünscht hast. Und aus der Mongolei, da war ich in der Wüste Gobi, aber da bin ich schon wieder zurück und deswegen rufe ich jetzt aus der Hockermark an. Okay, super, tschüss. Wunderbar, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Hallo? Ja, hallo. Kuttner bei Bio. Jetzt aber schnell. Tempo. Ja, mit Marianne und Michael. Das war super. Genau, super. Vielen Dank für deinen Anruf. Hallo, wer ist denn da? Wollen wir uns mal hier qualifiziert verabschieden voneinander? Ja, hallo, Kuttner. Ja? Ja, hier ist Tom aus Mahlsdorf. Alter, treuer Hörer. Ich freue mich, dass du mal wieder online musst. Super, wenn du bist. Mach weiter so. Das heißt nicht online, sondern on air. Ist nicht alles Netz, was sich scheiße anhört. Okay, danke. Tschüss. Hallo? Hier ist Thomas. Ja, Thomas, jetzt eine kluge Schlussbemerkung. Ja, ich möchte nur wissen, wie war die Quizauflösung vorhin? Habe ich gesagt, verrate ich nicht nochmal. Nee. Das Grab des, das war hier, was war, Herman Hermits. No Milk Today von Herman Hermits. Okay. Frage ist beantwortet, tschüss. Hallo, wir sagen jetzt auch tschüss. Ja, Tag. Ja, hallo, hier ist Diana. Ja, Diana, jetzt machen wir nochmal zum Schluss was mit Niveau. Sonst werden die hier verrückt, ja vom Anfang. Also ich fand es total super. Ich habe mich köstlich amüsiert. Nein, das klingt jetzt aber auch nicht so niveauvoll, köstlich amüsiert. Kannst du nicht irgendwas bildungsmäßig, irgendwas altphilologisches? Nee, irgendwie cool. Singe in weiter, Berlin. Großer Sänger, Pindaros, Rühme, die Namen der Olympiasieger, sowas? Nicht, gar okay. Nicht. Gut, dann danke ich dir trotzdem für deinen Anruf. Tschüss. So, ach Mensch, zum Schluss die netten Frauen. Du, hallo, wer bist denn du? Ja, hi, Kuttner, hier ist Siehst bitte. Du gleich jetzt weiter mit den netten Frauen? Ja, oder bist du ein kleiner Junge? Gut, wie bitte? Dass du wieder da bist. Glaub, ja, geht weiter. Ich bin ja jetzt schon wieder weg. Tschüss. Tschüss. Super. Hallo, wer bist denn du da? Hallo, Kuttner, hier ist Mike. Hallo, Mike. Abschlusswort: Hinten ist die Ente fett und deine Sendung war fett. Ja, okay. Kann man schon mal sagen, Loik. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin die Chris. Ja, und zwar folgendes: Ich habe mich sehr köstlich amüsiert, wie die Anruferin vorher, und habe mich echt wirklich. Man kann doch nicht sagen, dass das total belehrend und klug und unterhaltend war. Amüsiert, ich komme ja vor wie ein Unterhaltungskünstler hier. Nein, aber das war genauso wie früher und du solltest wieder fest dabei sein. Ja, die nächste Sendung mache ich hier auch wie Mario Barth im Dingsda-Stadion, im Nazi-Stadion. Okay, tschüss. Okay, ciao. Tschüss, vielen Dank für deinen Anruf. Hallo. Hallo. Ja, hallo, ich wollte nur Tschüss sagen. Ja, und dann sag mal Tschüss. Tschüss. Tschüss, genau. Und wer bist du da? Hallo? Ja? Ich bin Ina. Ich wollte nur kurz sagen, ich bin Stammhörer von Radio 1 und ich habe die ganze Zeit in der Sendung das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. Ich finde klasse, dass du da bist. Ey, pass bloß auf, Grinsen macht Falten. Ah, das schadet nicht. Ja, okay, tschüss. Naja, aber immerhin gibt es Botox. Die wird dann, wenn genau, nur eine Sendung gibt, wird Botox erreicht. Könnt ihr hier beantragen, gibt es so Botox-Scheine. Hallo? Hier ist Michael Lüders. Grüß dich, guck mal. Ja, Tag. Tschüss. Hüsten. Ja, was? Hüsten, Sachsen-Anhalt. Ja. Ganz weit weg vom Schuss, aber durch Radio ganz dicht dran. Ja. Keine 3 Stunden. Ich freue mich. Sachsen-Anhalt. Ey, du weißt ja, Sachsen-Anhalt gibt es überhaupt gar nicht. Das war echt wieder so ein Täuschungsanruf. Die versuchen mir schon immer beizubringen, dass es angeblich Sachsen-Anhalt, glaube ich nicht. Hallo, wer bist denn du? Hey, na, hier stimmt an. Danke, dass du mal her warst. Ja, genau. Ich muss da bloß leider aus dem Auto ab und zu raus, arbeitstechnisch. Aber ich lasse es mir nicht anmerken. Also okay, jetzt aber schnell wieder rein ins Auto. Nee, jetzt kannst, ja, jetzt kannst du raus. Oder ist auch, ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir gleich am Ende. Okay, tschüss. So, und jetzt sagen wir mal hier einen nochmal. Tschüss. Oh, nee. Tschüss, Baby. Tschüss, Herzblatt. Hi. Tschüss, mein Süßer. Nee, nicht tschüss. Tschüss, du nette Motte. Hallo. Tschüss. Ich Hallo, tschüss. Hallo. Ja, hallo. Alle, tschüss, tschüss, tschüssi. Hallo, Kutner. Nee, nicht tschüss. Ja, Einhebelmischbatterien hast du ja an die Zentrale gebracht. Einhebelmischbatterien. Oh, jetzt ist er schon weg. Hallo. Ist er schon weg? Hallo, ist er gar nicht hallo. Weg? Gib mal, sag das. Hallo? Hallo, Kutner. Kutner. Ja, jetzt. Ja, genau, Schubert fehlt. Schubert. Hallo, jetzt Kutner. War doch was fehlt. Große hallo, Leistung. Hallo, Jürgen. Tschüss. Ab in den Dschungel. Hallo, Kutner. Kutner. Schön, dass du mich wieder an die Idee. Ich bin gestern nicht durchgekommen. Auf Wiederhören. Hallo. Hallo. Auf Wiederhören. Hallo, Jürgen. Hallo, Jürgen. Ich rufe aus der Mongolei an. Der Boy war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Hat er eigentlich Tschüss gesagt? Ah, ich bin manchmal so unhöflich. Tschüss.